So, könnt ihr mich alle von hier unten sehen, ja? Wisst ihr, es ist ja wunderschön, die Bibel sagt Folgendes. Der Wind weht, wo er will, niemand weiß, woher er kommt und wohin er geht, aber er weht und dann spricht er von denen, die vom Geist Gottes sind. Und wenn unser Leben mal programmiert ist, geplant ist, wir ganz genau wissen, was wann geschieht, dann ist da nicht mehr viel da vom Geist Gottes, sondern nur mehr von uns. Und von diesem her liebe ich, wenn wir auf eine Konferenz kommen oder ein Seminar kommen und alles geht drunter und drüber und wir haben es so geplant und so kommt es und so wird es, das liebe ich. Denn da offensichtlich weht jetzt der Wind. Wir wissen zwar nicht, wohin er weht, wir wissen nicht, wohin er weht, woher er kommt, aber er weht. Und die Leute, die getauft werden, sind, wo, seid ihr alle schon da drüben? Wo sind die Leute? Die getauft werden, okay, bleibt mal da drüben. Jetzt, ich werde mal zu euch reden, aber ich bleibe hier stehen, damit mich alle hören. Okay, ich werde kurz mal über die Taufe reden und dann laufe ich dort rüber und gehe ins Wasser mit denen. Und während wir sie taufen, dann wird auch unser lieber Freund, den ich so sehr im Herz geschlossen habe, mein lieber Daniel, uns helfen zu leiten, den Herrn anzubeten. Er ist einer meiner Lieblingslobpreisleiter im deutschsprachigen Raum übrigens. Ja. Obwohl, ich muss sagen, wenn er da oben steht auf so einer Bühne ohne seine liebe Frau, ist so die halbe Sache. Wenn sie mit dabei ist, ist schon doppelt. Stimmt schon, gell? Also die strahlt schon was aus, die Liebe. Aber ihr auch. Auf jeden Fall, hört mir zu, liebe Täuflinge. Könnt ihr mich alle hören? Ihr müsst jetzt mir aufmerksam zuhören. Alle. Okay. Wir werden auch ein Kind taufen. Und ich werde euch mal kurz erklären, warum. Die Eltern sind der Überzeugung, dieses Kind hat verstanden, dass es Sünder ist. Dieses Kind hat verstanden, dass es Rettung braucht. Dieses Kind hat alles verstanden. Ich habe gesagt, ich kann die Verantwortung nicht übernehmen. Ich kenne das Kind nicht. Aber sie sind überzeugt, dass das Kind wirklich errettet ist, wirklich Jesus angenommen hat und haben mich gebeten, es zu taufen. Und ich, nachdem sie die Verantwortung übernehmen, mache ich das. Und wir werden jetzt keine Dreiviertelstunde Predigt halten über Taufe und was Taufe überhaupt ist. Denn das habt ihr bestimmt alle gewusst. Wisst ihr bestimmt alle, mit Christus begraben, mit dem Leib hineingetauft und so fort und so weiter. Aber ein Aspekt, den ich noch nie bei einer Taufe gehört habe, aber den ich immer erwähne, ist folgender. Und ich weiß nicht, warum denn niemand erwähnt. Jesus hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, geh hin in alle Welt, predigt das Evangelium, Matthäus 28. Und er sagt, mache zu Jüngern alle Völker. Und dann sagt er, taufet sie auf meinen Namen. Und wisst ihr, wir haben nicht in Wirklichkeit kapiert, was es bedeutet, taufet sie auf meinen Namen. Und von diesem her und daher haben viele Leute immer nur Aspekte der Taufe gehört, nämlich mit ihm begraben, tut Buße und lasst euch taufen, wendet euch ab, alle diese Dinge, die alle richtig sind und die ihr ja wisst. Aber der eine Aspekt, was es bedeutet, taufet sie auf meinen Namen, der wird eigentlich nirgends erwähnt. Um das zu verstehen, müssen wir auch verstehen, zu wem Jesus geredet hat und in welche Kultur hinein. Nämlich in dieser Kultur, in dieser jüdischen Kultur damals, war es ganz normal, sich taufen zu lassen. Taufe war nicht etwas extra Außergewöhnliches, sondern Taufe war ein Teil ihrer Kultur. In Apostelgeschichte 19, wo Paulus hinkommt und er fragt diese Jünger in Ephesus, das waren offensichtlich die Christen, und er fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seit ihr euch bekehrt haben? Und sie sagen, wir haben nicht mal gehört. Dann war die Frage des Apostel Paulus, ja, auf wessen Namen wurde dir getauft? Und sie sagen, wir wurden getauft auf den Namen des Johannes des Täufers. Und dann taufte er sie nochmal. Und die Bibel sagt ganz speziell, er taufte sie nochmal auf den Namen Jesus. Und wir haben uns oft gedacht, auf den Namen Jesus zu taufen bedeutet, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, im Namen Jesus, plus runter und wieder rauf. Nur, wenn Jesus gesagt hat, taufe dich auf meinen Namen, dann hat er nicht gesagt, fügt am Ende dazu auf den Namen Jesus. Und das haben sie auch verstanden. Denk mal, als Philippus unterwegs war mit dem Kämmerer und als ihm das Evangelium predigt von Jesaja 53, nirgendwo wird erwähnt, dass er von der Taufe gepredigt hat. Nirgendwo. Mitten dort am Wagen sagt der Kämmerer, hier ist Wasser, was hindert uns? Kann ich mich nicht taufen lassen? Wie konnte er das sagen, wenn die Taufe nie erwähnt wurde? Weil die Taufe ein normaler Teil der Kultur dieses Volkes war. Wenn du einem Rabbi nachgefolgt bist, wurdest du getauft auf den Namen dieses Rabbis. Tauft auf den Namen Johannes, getauft auf den Namen Gamaliel, getauft auf den Namen Paulus. Und drum kommt Paulus, und er hat das auch adressiert, hat das angesprochen in den Korinthern. Wie er gesagt hat, ja, zum Glück habe ich niemanden getauft, und er hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Weil Leute haben gesagt, ah, ich bin von Paulus, ich bin von Petrus, ich bin von Kephas. Und auf den Namen Jesus zu taufen, ja, du wirst begraben, deinem alten Menschen, alle diese Dinge stimmt, aber der Aspekt, der für mich der absolut wichtigste ist, ist folgender. Wenn ich dich heute Abend ins Taufbecken nehme und taufe, dann taufe ich dich auf den Namen Jesus. Das bedeutet folgendes. Ab diesem Augenblick der Taufe machst du ein klares Statement. Jesus ist nicht nur mein Erretter. Ab jetzt ist Jesus mein Herr. Ich bin auf seinen Namen getauft, das heißt, ab jetzt sagt er mir, wo es lang geht. Ab jetzt ist er das Zentrum meines Lebens. Ab jetzt ist er, dem ich nachfolge. Ich habe sozusagen einen neuen Rabbi, einen neuen Meister. Ab sofort wurde ich auf seinen Namen getauft. Das heißt, ab diesem Augenblick der Taufe gibt es für mich keinen anderen Herrn mehr in meinem Leben. Keinen Herrn Reinhard Hirtler, keinen Herrn Gerd Kriedemann, keinen Herrn Christian. Es gibt nur mehr einen einzigen Herrn, und dieser Herr heißt Jesus, weil ich wurde auf seinen Namen getauft. Und darum, die waren getauft auf den Namen des Johannes des Täufers, und Paulus hat gesagt, das ist nicht genug. Ihr müsst getauft werden auf den Namen Jesus, denn ab sofort ist nur einer der Herr eures Lebens, und der heißt Jesus. Und ich werde euch zwei Fragen stellen, wenn ich hineingehe mit Christian ins Wasser. Die erste Frage, die ich euch allen stellen werde, ist, war es deine eigene Entscheidung, dass du heute Abend hier getauft werden willst? Wenn du sagst, ich denke schon, schicke ich dich wieder raus. Wenn ich kein klares Ja höre, taufe ich dich nicht. Ich habe so viele Menschen getroffen, ja, ich habe mich mit 12 taufen lassen, aber meine Eltern wollten das unbedingt. Du musst heute im Herzen die Entscheidung getroffen, ich will auf den Namen Jesus getauft werden. Die zweite Frage, die ich dir stellen werde, ist eine ganz simple. Hast du Jesus Christus als deinen persönlichen Erretter und als deinen Herrn angenommen, dem du ab jetzt nachfolgst? Wenn du sagst, Erretter schon, aber das ganze Herr, bin ich nicht sicher, schicke dich auch wieder raus aus dem Wasser. Denn in dem Augenblick, wo ich dich taufe auf den Namen Jesus, heißt das, ab diesem Augenblick machst du das klare Bekenntnis, Jesus ist derjenige, dem ich nachfolge. Wir haben lange gepredigt, Jesus als Erretter, aber nicht genug gepredigt, Jesus als den Herrn. Dem, dem alles gehört, dem wir nachfolgen, dem wir unser Leben verschrieben haben. Und das bedeutet es zu taufen auf den Namen Jesus, dass jetzt ein Herrschaftswechsel stattfindet. Du sitzt nicht mehr auf dem Thron deines Lebens, er sitzt auf dem Thron deines Lebens. Der alte Mensch wird da unten begraben, du bist ihm gestorben, den lassen wir im Wasser, aber der neue Mensch, der sagt, ab sofort bin nicht mehr ich Boss, ab sofort ist Jesus Boss meines Lebens, der kommt auch heraus aus dem Wasser und der steht auf. Und dessen musst du dir bewusst sein, dass im Namen Jesus taufen heißt, es gibt einen Herrschaftswechsel in deinem Leben. Wir wurden alle auf den Jesus, den Erretter, getauft, aber kaum jemand wurde ganz bewusst getauft auf Jesus, den Herrn. Der Herrschaftswechsel, der findet statt, und mit der Taufe bekennst du das und sagst, okay, ich will diesen Herrschaftswechsel. Und wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr diesen Herrschaftswechsel wirklich wollt, dann habt ihr Zeit, euch zurückzugehen, euch wieder hinzusetzen, machen, was ihr wollt. Es ist besser, dass ihr sagt, Reinhard, ich lasse mich nicht taufen, weil Herrschaftswechsel, ich will schon noch ein bisschen die Kontrolle haben über mein Leben. Wenn du das möchtest, besser, du lässt dich nicht taufen. Dann machst du ein äußerliches Zeichen zu einer Sache, die im Herzen noch gar nicht fest ist. Ist das alles klar? Gut. Christian, ich will ins Wasser. Ich bin dir dankbar für alles, was du getan hast. Dankbar für alles, was du noch tun wirst. Wir geben uns dir hin, Geist Gottes. Daniel, der Herr möchte zu dir sagen, dass du ein Ausdruck übernatürlicher Weisheit sein wirst. Ich sehe, dass der Herr dich auf eine ganz Art und besondere Art und Weise gebrauchen wird, nämlich dass Weisheit aus deinem Leben kommen wird, aus deinem Mund herauskommen wird, die du niemals im Natürlichen hattest. Und diese Weisheit wird dir auch Gunst vor Menschen geben. Du wirst mit deiner Weisheit handeln, mit deiner Weisheit agieren, dass Leute, die viel älter sind, als du staunen werden, wo diese Dinge herkommen. Und der Herr hat begonnen, in deinem Herzen zu wirken in den letzten Monaten. Ich sehe, wie in deinem Herzen der Herr begonnen hat, eine Arbeit zu tun. Und diese Arbeit, die der Herr begonnen hat zu tun, ist, dich zu lehren, in göttlicher und nicht in menschlicher Weisheit zu leben. Und das wird für dich so natürlich sein. Ich sehe, wie ganz wichtige Personen zu dir kommen werden, Schlüsselpersonen. Die werden zu dir kommen mit Fragen, die sie nicht beantworten könnten. Und dein Mund wird aufgehen. Du wirst zuerst diesen Leuten zuhören. Und während du denkst, was kann ich dem sagen, plötzlich strömen Worte aus dir heraus, die du nicht weißt, woher sie kommen. Und der Herr möchte sagen, mach dich bereit, dass du meine Weisheit ausdrückst, ohne dass du darüber nachgedacht hast, woher es kommt. Und das wird für dich so natürlich werden und so normal werden. Und ich sehe, wie du in kniffligen Situationen hineingesetzt werden wirst. Situationen, wo es sehr schwierige Probleme zu lösen geben wird. Und wo Leute festgefahren sind. Und wenn Daniel kommt, lösen sich die Probleme, weil mit Daniel kommt die Weisheit. Und das wird keine menschliche Weisheit sein, das wird die göttliche Weisheit sein. Der Herr möchte dir sagen, du wirst dieser Ausdruck meiner göttlichen Weisheit sein, weil ich dir vertraue, weil du auch mir vertraut hast. Und der Herr vertraut dir diese göttliche Weisheit an, weil er weiß, du wirst so umgehen, damit sein Name damit verherrlicht wird. Oh Jesus, danke, danke, danke, danke. Peter, der Herr möchte zu dir sagen, dass du ein Vorläufer bist. Ich sehe dich laufen und immer schneller laufen und immer schneller laufen und immer schneller laufen. Und ich sehe, wie Chaos um dich herum ist. Ich sehe, wie richtige Hindernisse aufgebaut wurden vor dir. Und ich sehe, wie du die Hindernisse nicht mal beachtest. Nicht mal beachtest, du läufst einfach. Und während du weiterläufst, plötzlich diese Hindernisse, die fliegen so richtig aus deinem Weg. Manche spalten sich, andere fliegen aus dem Weg. Und der Herr möchte dir sagen, ich habe dich zum Vorläufer gemacht. Darum habe ich dich auch die Dinge gelehrt, die ich dich die letzten 1,5 Jahre gelehrt habe. Weil ich dich brauche dazu, dass du ein Vorläufer bist, der den Weg vorausläuft, damit viele andere mit Leichtigkeit hinten nachlaufen können. Und der Herr hat dir ein Herz gegeben, das unwahrscheinlich liebt und unwahrscheinlich fühlt. Manchmal hast du dich selbst gefragt, ob du zu intensiv fühlst, zu stark fühlst. Aber der Herr hat gesagt, mach dir keine Sorgen, das wird zunehmen. Ich werde viel stärker werden. Ich sehe, wie der Herr dich dabei hat zu schulen, dass die Dinge, die du fühlen wirst, die werden so stark sein, dass du manchmal das Gefühl haben wirst, das ist mir zu viel. Aber dann wirst du dich wieder daran erinnern, das ist dir so, wie der Herr mich gemacht hat, ich gebe mich dir hin. Und du wirst das Herz des Herrn spüren immer und immer und immer und immer wieder. Und ich sehe, wie Menschen zu dir kommen, die aufgegeben haben, die im Leben aufgegeben haben, die aufgegeben haben, dem Herrn zu dienen, die an der Familie aufgegeben haben. Sehr, sehr viele Aufgeber werden zu dir kommen und diese, die aufgegeben haben, an der Familie, am Job, am Leben, am Herrn, am Dienen, diese Menschen, die wirst du wieder zurückführen zum Herrn, weil du vorgelaufen bist. Der Herr möchte dir sagen, alles, was du mit mir getan hast, die letzten 18 Monate, lohnt sich, weil der Lohn läuft bereits hinter dir nach. Und ich sehe ganz viele Menschen, die ganz tief beeindruckt und tief berührt werden von dem, was durch dich geschehen wird. Und ich empfinde, dass der Herr dir sagen möchte, danke. Danke, dass du ein Vorläufer bist. Danke. Für alle, die hier im Raum sind und die beim Livestream zuschauen, wenn ich für irgendjemand ein prophetisches Wort freisetze, wenn das Wort zu deinem Geist spricht, wenn du spürst, wow, er redet zu Peter, aber das ist für mich, dann nimm's. Gott ist nicht beschränkt, dass er zu einer Person reden kann und nicht gleichzeitig zu 10 anderen. Also wenn du in deinem Herzen spürst, Moment, das ist ja für mich auch, dann schnappst dir, dann nimmst dir als persönliches Wort vom Herrn. Ich sehe, wie der Herr ganz außergewöhnliche Dinge beginnt zu tun im deutschsprachigen Raum mit den Frauen. Ich sehe eine Welle von Frauen, die marschieren auf eine Art und Weise, wie Deutschland und Österreich und die Schweiz und die deutschsprachigen Länder es bis jetzt noch nicht gesehen hat. Und ich sehe im Geist relativ klar, dass der größte Teil dieser Frauen, die aufstehen und die marschieren, die sind kaputte, gebrochene Frauen. Die sind Frauen, die im Leben gebrochen sind, Frauen, die sich schwach fühlen, Frauen, die empfinden, ich kann doch nichts, er wird mich nicht verwenden können. Was kann er mit mir tun? Und ich sehe, wie der Herr anfängt. Ich sehe diese Frauen, viele von ihnen sitzen am Boden, sie sitzen zusammengekauert und sie schauen auf sich selbst und sie denken sich, was kann Gott durch mich tun? Und ich sehe, wie der Herr sich ganz liebevoll runterbeugt und wie diese Frauen beginnt, auf die Stirn zu küssen. Und während er sie auf die Stirn so küsst, plötzlich werden sie wach und sagen, wow, mein Geliebter ruft mich, wow, mein Geliebter ruft mich. Und ich sehe, wie eine Schar von deutschsprechenden Frauen sich keine Sorgen mehr macht um das, was die anderen über sie gesagt haben, sich keine Sorgen mehr macht über die Identität, die anderen ihnen gegeben hat, wie sie plötzlich sich einander finden werden. Es wird eine übernatürliche Verknüpfung kommen von Frauen, die den Ruf des Bräutigams gehört haben und den Kuss des Bräutigams gespürt haben. Und der Herr wird diese verknüpfen, der Herr wird diese verbinden. Und das werden nicht einfach nette Mädchenfreundschaften werden. Das werden göttliche Verbindungen werden und sie werden sich sammeln und ich sehe eine unwahrscheinliche Freisetzung des Prophetischen unter den Frauen. Unwahrscheinliche Freisetzung des Prophetischen unter den Frauen. Die werden träumen, die werden hören, die werden sehen und ich höre, wie der Herr sagt zu den Frauen, ich erlaube euch zu sehen, ich erlaube euch zu hören. So viele von den Frauen, die denken, dass Gott nicht mehr spricht, aber in Wirklichkeit hören sie nicht. Und ich sehe, wie der Geist Gottes beginnt, diese Frauen zu sammeln, diese Frauen zu rufen und ihre Ohren zu putzen, damit sie wieder hören können. Und ihre Augen freizusetzen, damit sie wieder sehen können. Und ich sehe, wie der Geist Gottes sie zusammenführt, zusammenruft und richtig auf eine übernatürliche Weise werden sie sich formieren. Von Art und Weise, die noch nicht zuvor geschehen ist im deutschsprachigen Raum. Und es wird rein sein, es wird heilig sein, es wird göttlich sein. Da wird es nichts Menschliches drin geben. Und ich sehe, wie Frauen sich in Kaffeehäusern treffen, einfach um einen Kaffee zu trinken mit den anderen Frauen, mit denen Gott sie zusammengeführt hat, und ein bisschen Kaffeeklatsch. Und dann sehe ich, wie plötzlich mit dem Kaffeeklatsch sie beginnen, die Kranken zu heilen und prophetische Worte freizusetzen. Ich sehe ganze Kaffeehäuser erfüllt von der Größe und der Güte Gottes, weil Frauen sich zum Kaffeeklatsch getroffen haben unter der Anleitung des Heiligen Geistes. Und der Herr möchte euch Frauen sagen, ich gebe euch das Recht zu hören. Ich gebe euch das Recht zu sehen. Und ich gebe euch eure Stimme wieder zurück. So viele Frauen haben verstopfte Ohren, weil die Lügen des Feindes ihre Ohren verstopft haben. Und der Herr sagt, ich putze deine Ohren aus, du wirst mich wieder hören. Viele prophetische Frauen werden beginnen, sich zu sammeln. Die werden dieselben Träume geträumt haben, die werden dieselben Visionen gesehen haben. Die haben dieselben Eindrücke vom Herrn gehabt. Und plötzlich werdet ihr merken, was ich gehört habe, was ich gefühlt habe, was ich gesehen habe im Geist, ist tatsächlich der Geist Gottes. Und ich sehe, wie der Herr ihnen eine Plattform gibt. Kein Mensch wird es tun. Ich sehe, wie der Herr ihnen eine Plattform gibt, um seine Stimme zu sein. Und es wird wunderschön sein. Und was ich sehe in dieser Vision, ist, es wird immer klarer. Ich sehe so viele Männer, sehe ich, die so verletzt sind, so kaputt sind. So viele Männer, die sich durchgekämpft haben durchs Leben, die versucht haben, ihren Platz einzunehmen, aber haben es nicht geschafft. Und durch das, was Gott durch die Frauen tun wird, werden auch die Männer ihren Platz wiederfinden. Und es wird eine Harmonie stattfinden. Eine Harmonie und eine Einheit zwischen Männern und Frauen. Und gemeinsam werden sie die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen. Und ich sehe, wie der Herr Frauen aufweckt in der Nacht. Und wer einfach am Bettrand sitzt und sagt, hey, du darfst wieder träumen. Und dann schlafen diese Frauen wieder ein und sie haben prophetische Träume. Und dann werden sie merken, hey, ich darf tatsächlich wieder träumen. Und der Herr sagt zu Europa, Europa muss erkennen, dass das, was ich tue, kann kein Mensch stoppen. Und das, was gestoppt wird, ist nicht von mir. Europa wird erkennen, dass das, was ich tue, kann kein Mensch stoppen. Und das, was gestoppt wird, ist nicht von mir. Und ich sehe, wie der Herr seine Menschen zusammenführt. Und es ist unaufhaltsam. Kein Mensch kann es stoppen. Ich sehe, wie der Geist Gottes diese toten Gebeine zusammenführt. Er fühlt Gebein an Gebein. So viele seiner Kinder, die sind nichts anderes als tote Gebeine. Kaputt, ausgelaugt, ausgebrannt. Aber ich sehe, wie der Odem des Herrn, der Geist des Herrn, Gebein an Gebein führt. Ich sehe, wie Hesekiel 37 sich jetzt vor unseren Augen in Europa erfüllt. Er gibt Gebein an Gebein. Er bringt alles zusammen. Am Ende haucht er seinem Atem ein und es wird ein großes, großes, großes Heer sein von Menschen, die verliebt sind in Jesus und von Menschen, die unaufhaltsam sein Reich bringen werden auf diese Erde. Und viele Dinge, die großartig und gewaltig aussehen, die werden stoppen, einfach stoppen. Und ich sehe, wie viele Menschen versuchen werden, am Leben zu erhalten, was sie sich aufgebaut haben über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Großartige Dienste, die werden einfach verschwinden. Und ich sehe, wie viele Menschen versuchen in Europa, das zu retten, was jetzt zur Zeit am Sterben und am Verlieren ist. Aber der Herr sagt, es ist nichts zu retten. Denn das, was ich baue, kann nicht gestoppt werden und das, was gestoppt wird, habe ich nicht gebaut. Und ich sehe, wie mitten aus diesem

halb neun ist es geworden. Danke, mein lieber Freund. Danke, meine Lieben. Wir haben euch versprochen, dass wir Fragen beantworten werden. Weiß irgendjemand von euch, der so ein Schildchen herum hat, wo meine Frau verschwunden ist? Draußen. Ganz alleine. Bitte? Sie dient. Was ist sie doch für eine geniale Frau. Und dann lassen wir sie dienen. Okay, wir werden jetzt mit den Beantworten der Fragen machen. Einmal, wir haben gesagt, dass wir heute um 9:30 Schluss machen. Und zwar folgendes, ich werde euch mal jetzt etwas sagen. Seit etwa vier Jahrzehnten diene ich im Prophetischen. Dafür bin ich auch auf der ganzen Welt bekannt. Und ich wurde auch gefragt, Reinhard, wirst du hier prophetisch dienen? Und ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, warum ich jetzt nicht weiter prophetisch diene. Aus einem simplen Grund. Da sind 600 so liebe Leute. Und über wen von euch spreche ich jetzt ein prophetisches Wort aus? Wenn ich 2 Minuten verwende pro prophetisches Wort für 600 Leute, sind das 1200 Minuten. Das sind ganze 20 Stunden. So viel haben wir nicht. Da sitze ich schon im Auto und muss ich schon in Österreich sein. Aber Reinhard, nicht über alle, nur über mich, sagt jeder von den 600. Alle von den 600 sagen, doch nur für mich. Wenn ich mich anstelle, kannst du für mich ein Wort haben? Hör zu. Nein. Ich habe mit Romy darüber geredet. Weißt du, Romy, es zerreißt mir so sehr das Herz, wenn in einem Raum wie diesen der Herr sagt zu dir und die anderen 55 gehen nach Hause und sagen, zu mir hat er nichts gesagt. Ich tue mir das so schwer dabei, so schwer. Und darum habe ich mich entschieden, in solchen riesengroßen Veranstaltungen werde ich, wenn ich nicht lehre und prophetisch diene auf die Art und Weise, wie ich es heute getan habe. Das Herz des Herrn fühlen, das Herz des Herrn spüren und das weiterzugeben, was er sagt über unsere Nation, über uns, über unser Leben. Wir werden jetzt die Fragen beantworten und da so viele mehr Fragen gekommen sind, wie wir beantworten können, wird die Romy sie ziehen, einfach ziehen. Hör zu, es ist eine ganz simple Sache. Die Bibel sagt, die Liebe sucht nie das eigene Interesse. Also, nachdem ihr alle so sehr liebt und ich weiß, einige von euch sind weit angereist, von sehr weit, das verstehe ich auch. Allerdings niemand ist so weit angereist als ich. Ich bin nur aus 3 Gründen gekommen, um eine Hochzeit zu feiern. Ich habe ein Paar getraut, um 3 Tage in der Schweiz zu dienen und 2 Tage hier. Und jetzt geht es wieder ab nach Hause. Und nebenbei habe ich noch über 20 Leute getauft. Das war nicht eingeplant, aber wir haben in Italien getauft, wir haben in der Schweiz getauft und heute auch hier. Aber ich bin nur gekommen eigentlich, um euch hier zu dienen. Und jetzt haben wir so viele Fragen und machen wir es so. Erstens, ich muss nicht um 21.30 Uhr hier aufhören. Solange ihr sagt, nein, wir haben noch Zeit, können wir Freitag Fragen beantworten. Okay. Wir können es ja so machen, dass ich so lange Fragen beantworte, wie ich will. Und wer nach Hause gehen will, geht nach Hause. Und vielleicht will die Romy nach Hause gehen, aber die lassen mich nicht nach Hause gehen. Die Romy kann sich morgen ausschlafen. Wisst ihr, als ich ständig gereist bin und ständig bei Konferenzen gepredigt bin und ich dann viele Leute gebetet habe, bis 2, 3 Uhr in der Früh, Debbie wurde immer so sauer. Debbie sagte, geh doch nach Hause, sag zu den Leuten. Ich sage, nein, du geh ins Bett, wenn du willst. Und dann wurde sie auf die Pastoren sauer. Die planen dann Konferenz von 8 Uhr in der Früh bis Mitternacht. Und dann betete ich mit den Leuten bis 4 Uhr in der Früh. Um 8 Uhr in der Früh geht es schon wieder los. Und dann sagte sie zu den Pastoren, mein Mann braucht Ruhe. Und die sagten dann, dein Mann kommt einmal im Jahr hierher. Wenn er morgen wegfliegt, kann er sich eh ausruhen. Und die Debbie hat immer gesagt, ihr könnt euch ausruhen nach der Konferenz. Der packt den Koffer neu und steigt den nächsten Flieger. Mein Mann ruht nicht. Stimmt nicht so, aber sie sagt das so, sie sieht das so. Aber ich kann gerne nach länger als 21.30 Uhr da bleiben und Fragen beantworten. Und jetzt sage ich euch die Spielregeln. Die Spielregeln sind ganz einfach. Ich werde mein Bestes tun, nach Wissen und Gewissen die Fragen zu beantworten. Das verspreche ich euch. Ich werde ehrlich und aufrichtig sein, das verspreche ich euch auch. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr mir nicht alles glaubt, was ich sage. Könnt ihr mir das versprechen? Drei Leute sagen, ja, dann gehen wir gleich nach Hause. Das sind die Spielregeln. Wenn ihr euch nicht an die Spielregeln haltet, gehe ich auch nach Hause. Könnt ihr mir das versprechen? Ja. Danke. Warum sage ich das? Ihr müsst selbst prüfen, ob das die Antwort, die ich euch gebe, tatsächlich das ist, was ihr denkt, dass der Herr zu euch sagt. Denn wenn ihr mir Fragen stellt und ich antworte und ihr sagt, Rainer hat es gesagt, also stimmt's, dann antworte ich auf keine Fragen. Wenn ihr sagt, okay, Reinhard hat so geantwortet, ich prüfe es in meinem Herz und im Wort Gottes und letztendlich treffe ich die Entscheidung in meinem Leben, die ich treffen muss, weil ich dafür verantwortlich bin, dann beantworte ich gern alle Fragen. Alles klar, machen wir so? Gut. Romy, schieß mal los. Okay, damit ich nicht die Dresche krieg, wenn ich alle Zettel drankomme, lass ich einfach immer jemand anders ziehen. Erste Frage bitte. Das Kreuz ist doch für die Römer ein Zeichen der Schmach gewesen. Jesus hat daran gelitten. Ist es so gut, es sich dann um den Hals zu hängen? Sehr, sehr gute Frage. Okay. Es ist wirklich eine gute Frage. Ja, das Kreuz war ein Zeichen der Schmach. Und wenn es für dich schlecht ist, dir jetzt um den Hals zu hängen, um Himmels Willen, häng es dir nicht um den Hals. Aber sag auch sonst niemand, dass er sich es nicht um den Hals hängen soll. Wenn du es dir gerne um den Hals hängen willst, dann um Himmels Willen, häng es dir um den Hals. Ich trage das Kreuz, weil ich es liebe. Wenn das für dich ein Zeichen der Schmach ist, dann schau nicht auf das Kreuz, schau mich von hinten an. Und um Himmels Willen, zieh kein T-Shirt mit einem Kreuz an. Mach, was du willst. Die Bibel sagt, weder du sollst tragen, du sollst nichts tragen. Mach, was du willst. Ich liebe es. Ja, mach, was du willst. Aber lass die anderen in Ruhe. Wenn es für dich ein Zeichen der Schmach ist, geh nicht zu deinem Bruder und sag, hey, du trägst ein Kreuz um deinen Hals. Lass endlich deinen Bruder in Frieden. Danke. Meine Freundin hat Missbrauchshintergrund. Und wenn sie bei den Herzmeditationen Intimität hört, wird sie davon immer negativ getriggert. Wie ist für sie der nächste Schritt, um da weiterzukommen? Ja, das ist wirklich eine Top-Frage, eine ganz, ganz tolle Frage. Und das ist ja auch so bei den Herzmeditationen, das sollen wir ja auch unser Trauma, wie sagt man auf Deutsch, face your trauma, konfrontieren. Das sollen wir unser Trauma konfrontieren. Denn wenn wir unseren Missbrauch noch nicht aufgearbeitet haben, und jetzt gehen wir in die Herzmeditation und wenn bei Intimität etwas da wird, was ausgelöst, das bedeutet, dass du in deinem Herzen noch ein Problem hast. Und genau das ist der Punkt, genau zu dem Punkt will ich ja kommen. Was hilft es, wenn du sagst, um Himmels Willen, ich will nichts hören von Intimität, weil da ist der Schmerz von meinem Missbrauch. Dann lebst du dein Leben lang mit einem unterdrückten Schmerz, den du versuchst zu ignorieren, während er aber da ist. Lebendig begrabene Gefühle leben immer noch. Und was du tun musst, wer immer das auch ist, was du tun musst, ist Folgendes. Wenn das Wort Intimität kommt, dann spürst du den ganzen Schmerz aus dieser Vergangenheit. Dann drückst du die Pause-Taste bei meinen Meditationsübungen, drückst du die Pause-Taste, siehst diesen Schmerz im Auge und sagst dir, Jesus, ich vergebe und ich lasse los. Und dann sagst du, Jesus, komm jetzt in diesen Schmerz hinein und umarme mich und gib mir eine neue Definition von Intimität. Und dann bist du ruhig, erlaubst du Jesus dich umarmen. Und wenn der Schmerz wieder hochkommt, sagst du ganz einfach, ich schicke diesen Schmerz weg, der ist nicht mehr Teil meiner neuen Identität in Christus. Herr Jesus, wir zwei definieren jetzt das Wort Identität, Intimität neu. Was wir Wunder erlebt haben, wir haben Leute von grauenhaftesten Traumas freigesetzt binnen 10 Minuten gesehen. Immer wieder. Ignoriere den Schmerz nicht, schau ihn an und bring Jesus hinein und definier ihn neu. Denn das Wort Intimität ist ein neutrales Wort. Das kann für den einen Hölle bedeuten, für den anderen Himmel. Und daher, wir müssen diese Schmerzen anschauen, losschicken, vergeben und Jesus dort hinein einladen, um das dann neu zu definieren. Übrigens, für die von euch, die das nicht wissen, zu unserem Herzbuch gibt es auch Herzmeditationen, die haben wir jetzt neu aufgenommen, also völlig neu überarbeitet, ganz neu gemacht, die ich selbst aufgenommen habe, geschrieben habe, alles von mir verarbeitet wurde. Die gibt es unter reinhardhirtler.com, soweit ich weiß. Dann auf Deutsch dann drücken und irgendwo findet ihr die dann. Nächste Frage. Lieber Reinhard, wir haben im neuen Bund schon alles, was Jesus uns erworben hat. Aufgrund dessen hast du in deiner Lehre über die mitnehmenden Glauben gesagt, dass wir Gläubige des neuen Bundes Gott um nichts mehr bitten sollen. Was aber ist mit Philipper? Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten mit Gebet und Flehen, mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ach, meine lieben Freunde, das habe ich erklärt in ein oder zwei meiner Bücher, das habe ich erklärt in unzähligen Predigen. Wie oft soll ich das Gleiche doch noch erklären? Drückt auf den YouTube-Knopf, googelt ein bisschen und findet das heraus. Habe ich alles schon gelehrt, gepredigt, gratis und umsonst zur Verfügung gestellt. Aber ich erkläre es heute noch einmal, weil die Liebe ist ja geduldig. Erstens habe ich niemals gesagt in meiner Lehre, dass wir um Gott nichts bitten sollen. Sondern ich habe gesagt, dass wir Gott nicht um das bitten sollen, was er uns bereits geschenkt hat durch Christus. Das möchte ich mal wieder klarstellen. Was Gott uns gegeben hat, darum sollen wir nicht mehr bitten. Der nehmende Glaube sagt, danke und hört auf zu bitten für das, was ihm geschenkt wurde. Du kannst ja nicht nehmen, was dir gar nicht geschenkt wurde. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, es ist schon interessant, ich kann dir Bibelstelle über Bibelstelle über Bibelstelle bringen, was uns alles gegeben wurde, und dann finde ich eine Bibelstelle, auf die beiße ich mich fest und sage, siehst du, wir müssen doch bitten. Ja, dann bitt so lange, bis du blau bist im Gesicht, wenn es dich glücklich macht. Bitt! Wenn dich das wirklich so glücklich macht, bitte doch! Ich wüsste nicht mehr, um was ich ihn bitten sollte. Wenn ihr diesen Vers genau erklärt haben wollt, es gibt irgendwo auf YouTube eine Predigt von mir, die habe ich in Berlin gepredigt, sorget euch nicht. Und in dieser Predigt erkläre ich ganz genau, was Philipper Kapitel 4, Vers 6 bedeutet, vom Urtext her, vom Griechischen her und von der korrekten Anwendung her. Hört euch diese Predigt an, ist alles gratis, alles umsonst. Hört sie euch an, dann werdet ihr sehen, dass wir diesen Vers völlig missverstanden haben, nämlich, wir sollen Gott ständig bitten. Aber es geht gar nicht darum in diesem Vers. Okay? Du sagst, wir sollen uns nicht ärgern und immer den Ärger loslassen. Aber Ärger hilft uns auch wahrzunehmen, was uns nicht gefällt oder was unsere Grenze ist. Wie passt das zusammen? Sage ich das? Leute sagen alles, was ich sage. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gesagt habe. Wenn ich das gesagt habe, sorry. Also ich sage, dass wir, also ich kann mir nicht, ich weiß nicht, dass ich das gesagt hätte, aber okay, sagen wir mal, ich hätte das gesagt. Du sollst auf jeden Fall keinen Groll hegen und die Bibel sagt sogar, dass wir zornig sein sollen, nur nicht sündigen sollen im Zorn. Und die Frage ist, wie definieren wir jetzt Ärgern? Das ist die Frage, wie definieren wir es? Aber die Bibel sagt im 1. Korinther 13, dass die Liebe nie irritiert wird. Im Original Griechischen ist eines der 15 Attribute, die Liebe wird nicht irritiert. Also wenn du ärgern verstehst und irritiert, dann sage ich schon, ja, du sollst dich nicht ärgern. Hör zu, der Ärger hilft dir, wie hat diese Dame gesagt, der Ärger hilft uns, Luft zu machen. Welcher Psychologe hat dir denn In Österreich würden wir sagen, wer hat denn die Wuchtel aufgedruckt? Wer hat denn das eingetrichtert? Seit wann wird, wenn du dich ärgerst, wirst du freier? Wenn du dich ärgerst, wirst du gar nicht freier. Du lebst in einem Gefängnis, wo du dich ständig über alles ärgern musst. Straßenverkehr, der Nachbar, der Mann, die Frau, der Lärm zu laut, dieses, jenes. Meine lieben Freunde, Ärger macht uns nicht Luft. Luft macht uns die Liebe. Der Ärger ist nichts anderes als ein Spiegel, was in deinem eigenen Herzen los ist. Wenn meine Frau, angenommen meine Frau, ignoriert mich jetzt mal die nächsten 3 Tage und ich ärgere mich darüber, mein Ärger macht mir gar nicht Luft. Mein Ärger zeigt im Grunde genommen nur, was in meinem Herzen ist. In meinem Herzen will ich von meiner Frau geliebt werden. Das Recht habe ich dazu. Sie ist meine Ehefrau und sie muss mein Manko ausfüllen. Mal, so sind wir. Mein Recht, mich. Und dann sagen wir, ich habe einen Ärger Luft gemacht, jetzt geht es mir besser. Es geht dir nur so lange besser, bis der Nächste wieder das macht, was dir nicht passt. Wenn du glaubst, dass der Ärger dir Luft macht, dann lebst du ständig als Gefangener von Umständen der Personen und von dem, was sie machen. Der Punkt, zu dem wir kommen sollen, ist nicht, dass wir ständig uns Luft machen, sondern ein Punkt, zu dem wir kommen müssen, ist sagen, warum ärgere ich mich? Das ist die große Frage. Jede Reaktion, die aus dir herauskommt, ist ein Spiegel deines eigenen Herzens. Also wenn ich mich ärgere, soll ich nicht sagen, oh, jetzt habe ich mir Luft gemacht, jetzt fühle ich mich besser. Denn wenn ich das mache, ändert sich nichts in meinem Leben. Ich bleibe ständig diese Person, die sich ihr Leben lang ärgern muss. Ich sage dir was, da kriegst du Magengeschwüre, das ist gar nicht gesund. Dein Immunsystem geht es dann nicht gut. Ich bin 100% überzeugt, dass mindestens 80% aller chronischen Krankheiten unter Menschen haben zu tun mit falschen Herzenshaltungen. Ganz bestimmt, das ist meine persönliche Meinung. Ah, wenn ich mir Luft mache, geht es mir besser. Nein, weil dann musst du ständig Luft machen, weil die Leute werden dich halt nicht immer so behandeln, wie sie dich behandeln sollten. Leider so ist das Leben. Aber was ist, wenn ich sagen kann, das ärgert mich so, wenn die dich sagt. Und dann gehe ich in mich und sage, Heiliger Geist, ich will in den Spiegel schauen. Was ist es in meinem Herzen, das in mir diesen Ärger hervorbringen? Und wenn wir ein bisschen ruhig sind, sagt der Heilige Geist, und zeigt uns genau, was es ist. Und dann können wir Buße tun, dann können wir unser Herz ändern. Und wenn wir unser Herz ändern, dann ärgern wir uns nicht mehr, wenn die gleiche Person das Gleiche tut. Denk daran, deine Reaktion hat nichts zu tun mit den anderen Personen, hat immer zu tun mit deinem eigenen Herzen. Gibt es heute noch die Möglichkeit, dass auf einer Gemeinde ein Fluch liegt? Ich bin in eine Gemeinde gegangen, wo in den letzten ca. 7 Jahren 5 Männer im Alter von 49 bis 60, 62 Jahren einfach gestorben sind. Zusammengebrochen, Hirntumor, Lungenkrankheit. Der vorletzte vor ca. 3 Wochen am Samstag. Der letzte, der bis vor einem Jahr dort ältester war, aber wegen Ehebruch gegangen ist. Ich glaube nicht. Die Bibel sagt, Christus hat den Fluch für uns getragen, damit wir frei sein können vom Fluch des Gesetzes. Kann es sein, dass irgendwelche Satanisten irgendwelche Gemeinde verfluchen und dann lastet dieser Fluch auf diese Gemeinde? Hör zu, wenn Jesus gesagt hat, die Pforten der Hölle können der Gemeinde nichts antun, wie kann dann irgendein Satanist ihr was antun? Aber wir werden immer das haben, was unser Herz glaubt. Wenn ich jetzt glaube, dass mich doch alle möglichen verfluchen können und der Fluch lastet auf mir und, dann werde ich das erleben, was ich glaube. Die Bibel spricht im Römer Kapitel 4 vom Gesetz des Glaubens. Weißt du, was das bedeutet? Genauso wie das Gesetz der Schwerkraft funktioniert, wenn ich runterspringe, komme ich unten an, funktioniert auch das Gesetz des Glaubens. Wenn du das glaubst, wirst du es haben. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und Furcht ist nichts anderes als Glaube an das Negativ. Furcht ist Glaube. Jetzt, wenn eine Gemeinde ständig lebt in dieser Furcht, weil sie sich dazu geöffnet haben, sie haben ihr Herz aufgemacht. Wir leben unter dem Fluch. Sie glauben ja, dass das Schlechte wieder geschehen wird. Natürlich werden sie das erleben. Das heißt nicht, dass die Gemeinde unter dem Fluch ist. Das heißt, dass die Gemeinde das Falsche glaubt. In dem Augenblick, wo eine Gemeinde erkennt, ergreift und sich positioniert, wir sind gesegnet, ist dieses Spektakel vorbei. So sehe ich das vom Wort Gottes her und auch von meiner Erfahrung her. Wir werden erleben, was wir in unserem Herzen glauben. Was wir fürchten, wird in unserem Leben zur Realität werden. Und da gibt es so viele Gemeinden, die eben alles Mögliche glauben. Die haben viel mehr Glauben an das, was der Teufel tun kann, als das, was Jesus bereits getan hat vor 2000 Jahren. Und wir werden erleben, was wir glauben. Wie kann ich mit dem Thema Heilung in Bezug auf meine Kinder, circa 5 Jahre, umgehen? Wir haben über Heilung gesprochen, dass es Gottes Wille für uns ist. Aber was ist, wenn es nicht passiert und Enttäuschung deswegen in das Herz des Kindes kommt? Wie geht man damit um? Das ist die Frage, die ich überall und ständig bekomme. Und jetzt sage ich euch ganz, ganz simpel und ehrlich meine Meinung. Die Tatsache ist, wir haben überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Das ist die simple Wahrheit. Das normale Christenleben, ich möchte es so vergleichen, hier ist das normale Christenleben. Das normale Christenleben ist, Heilung ist ein Thema, das undiskutierbar ist. Das heißt, Heilung ist immer der absolute Wille Gottes. Das ist völlig logisch und völlig klar. Für immer, für jeden, für jedes Kind. Das ist das normale Christenleben. Wenn du Jesus als Vorbild nimmst, dann wirst du sehen, dass Jesus da keine Ausnahme gemacht hat. Heilung ist der Standard für alle und für jeden. Aber etwa 1700 Jahre hat die Gemeinde Jesu Christi, ich generalisiere hier ein bisschen, etwa 1700 Jahre hat die Gemeinde Jesu Christi hier herunten gelebt. Gott schläft mit Krankheit, Gott straft, Gott will, dass wir nicht gesund sind. Wenn wir krank sind, ist die erste Reaktion der Arzt. Wir haben viel mehr Vertrauen in die Krankenversicherung als in Jesaja 53. Wir haben viel mehr Vertrauen in die Medizin als in das Wunder am Kreuz. Und wenn nichts mehr hilft, wenn die Medizin nicht mehr hilft, wenn das Pulver nicht mehr hilft, wenn der Arzt sagt, ich gehe nicht mehr, dann schreien wir alle um Gebet. Wisst ihr, was das zeigt? Das zeigt, dass für uns ist das Normale ist die Krankheit und das Geheiltsein ist die Ausnahme. Und dann sind wir irrsinnig begeistert, wenn wir ein Wunder leben. Und das sollen wir auch sein. Nur was zeigt das? Das zeigt, dass das, was normal sein sollte, nicht mehr normal ist. Und was wir uns eingestehen müssen, und das sage ich ja schon so lange, eines der schwierigsten Sachen für Christen ist es, den Unglauben im eigenen Herzen zu konfrontieren. Es ist viel leichter, eine Theologie zu entwickeln, die unseren Unglauben tröstet. Ja, der Herr hat ihn genommen. Anstatt zu sagen, wenn ich wirklich im Herzen geglaubt hätte, wäre das nicht geschehen. Denn dann plötzlich muss ich ja zugeben, dass ich nicht wirklich glaube. Und das fällt uns so schwer. Nur von hier, wo wir jetzt sind, zu dem, was normal ist, wenn du da hinkommen willst, musst du diesen Weg ehrlich und aufrichtig gehen. Und musst du sagen, die Wahrheit ist, ich glaube nicht so, wie ich glauben sollte. Das ist die Wahrheit. Die Direktorin eines unserer Waisenhäuser, die betete vor kurzem für ihre Tochter, die ist, ich glaube, 8, die krank war und die Tochter wurde nicht geheilt. Und die Tochter sagte zur Mama, Mama, du hast auch keinen Glauben, gell, wenn du für mich betest. Und die Direktorin hatte den Mumm und hatte gesagt, du hast recht, du hast recht. Und ich sagte zu mir, Reinhard, meine eigene 8-jährige Tochter hat den Unglauben in meinem Herzen konfrontiert. Und sie ist jetzt meine Lieblingsleiterin von allen unseren Dingen, die wir in Brasilien Kitzke haben, weil sie ist jetzt so, sie sagt, wenn wir nicht im Übernatürlichen ganz normal leben, was tue ich dann noch hier bei Brasilien Kitzke? Und wisst ihr, wenn wir ehrlich genug sind, keiner von uns, ich auch nicht, um Himmels Willen, ich bin weit davon entfernt von dem, was das normale Christenleben sein sollte. Vielleicht bin ich ein bisschen weiter wie andere, okay, aber ich lebe nicht das normale Christenleben. Nein, ich lebe es nicht. Das normale Christenleben ist, dass es absolut niemals, niemals sein kann, dass die Heilung nicht ständig und absolut ist, ohne Wenn und Aber. Aber was ich mir sage ist, ich war hier, jetzt bin ich schon hier und hier komme ich hin. Wenn wir alle größere Werke tun sollen, als Jesus getan hat, und sie nicht tun, dann heißt das, wir leben nicht das normale Christenleben. Und ich bin beständig und gehe beständig diesen Weg, ganz beständig. Ich sage, hier unten war ich bin schon relativ hoch, aber ich muss noch höher. Und da haben wir eben solche Fragen. Was ist, wenn mein Kind dann enttäuscht wird? Dann bete ich lieber nicht und gehe lieber zum Arzt. Anstatt dem Kind ganz einfach zu erklären, hör zu, mein liebes Kind, Jesus ist der Heiler. Aber die Mama ist noch voll gebunden von Unglauben. Die Mama sagt, beten und schau mal, was passiert. Aber in Wirklichkeit glaubt die Mama nichts. Komm her, liebes Mädel, gehen wir den Weg zusammen. Hören wir nicht auf. Ein Kind hat viel leichter, viel einfacher kindlichen Glauben und versteht diese Sachen viel leichter. 8,5 Jahre lang habe ich niemals locker gelassen und meinem Sohn gesagt, Heilung gehört dir. 8,5 Jahre lang. Hunderte Male bin ich neben seinem Bett gestanden. Alle um mich herum haben mich doch ermutigt. Lass doch, akzeptier doch endlich, dass er nicht geheilt ist. Schmarrn habe ich akzeptiert. 8,5 Jahre. Und nach 8,5 Jahren furchtbaren Leiden meines Sohnes, als der Arzt sagte, es kann nicht sein, unsere Geräte müssen kaputt sein, wir müssen noch einmal einen Test machen, weil das ist gar nicht möglich, schaut mich der 8,5-jährige Junge in die Augen und sagt, gell Papa, wir wissen schon, dass Jesus ein Wunder gemacht hat. Sag ich, ja, wir wissen es, dass Jesus ein Wunder gemacht hat. Und wisst ihr, wir kalkulieren ja schon ein, wenn es nicht geschieht, wird mein Kind enttäuscht, was sage ich dann? Das zeigt, dass du hier gar keinen Glauben hast. Wenn du schon von Haus aus damit rechnest, es könnte nicht das Wunder geschehen und dann wird mein Kind enttäuscht, das zeigt eigentlich die Haltung deines eigenen Herzens. Darum, geh beständig den Weg, geh zum Doktor mit deinem Kind, mach dir keine Sorgen, aber es ist viel besser, dass du ehrlich bist, zum Doktor gehst und sagst, okay, ich gehe zum Doktor, weil mein Herz noch nicht so glaubt, wie es glauben sollte, aber während ich meine Tablette nehme und zum Doktor bin, gehe ich beständig diesen Weg, bis wir endlich einmal so leben, dass Heilung das Normale ist, damit die Leute da draußen wissen, wo sie hingehen müssen, dass sie gesund werden, nicht ins Krankenhaus, sondern zu uns Christen. Was ist der Unterschied zwischen lieben und sich alles gefallen lassen, beziehungsweise sich ausnutzen lassen? Niemand, der liebt, lässt sich ausnutzen. Und das ist eben, da kommt dann dieses falsche Verständnis hinein und diese, weißt du, verkorkste Mischung zwischen Humanismus und Bibel im Neuen Testament. Die Bibel sagt nämlich, dass wir Gott, unseren Herrn, lieben sollen und den Nächsten wie uns selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, liebst du den Nächsten nicht. Und wenn du dich selbst liebst, lass du dich nicht ausnutzen. War das zu einfach? Wollt ihr noch mehr hören? Wenn ich weiß, wer ich in Christus bin und Würde habe, lasse ich mich von niemandem ausnutzen. Ich diene allen sehr gerne, aber ich entscheide mich, den anderen zu dienen. Es gibt keinen Menschen in dieser Welt, der mich ausnützt. Das wäre fast abendfüllendes Programm, aber hast du in Kürze ein paar praktische Tipps und Schlüssel für eine gute Ehe, durch die Jesus verherrlicht wird? Ja, heirate eine Frau wie die Debbie. Habe ich. Heute wurde ich wieder gefragt, Reinhard, dann mach dir ähnlich Eheseminar. Ich habe gesagt, redet mit Debbie, der Ball ist bei ihr, nicht bei mir. Hör zu, ich bin überzeugt und ich glaube wirklich, das meine ich jetzt ganz, ganz, ganz im Ernst, ich bin überzeugt persönlich, dass ich den Schlüssel gefunden habe für eine glückliche Ehe und der ist in Wirklichkeit das Unkomplizierteste, das es auf dieser Welt gibt. Wenn die Ehe schlecht ist, ist immer der Mann schuld. Warum klatschen nur die Frauen? Was ist los mit euch? Hör zu. Der Schlüssel zur glücklichen Ehe ist ganz simpel. Happy wife, happy life. Glückliche Frau, glückliches Leben. Aber ich sage das nicht im, ich sag das nicht im, im Spaß, ich sage das im Ernst. Hör zu. Eine Frage. Ihr Männer, ihr dürft mir jetzt nicht antworten, nur die Frauen dürfen mir antworten. Die Bibel gibt uns Männern den klaren Befehl, ihr Männer, liebet eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich selbst für sie hingegeben hat. Frauen, wenn dein Mann dich so liebt wie Jesus, der sich selbst für dich aufgibt und nichts mehr für sich selbst will, ist es schwer, sich diesem Mann unterzuordnen. Seht ihr, das Problem sind immer wir Männer. Meine Frau ordnet sich unter, ja, weil du sie nicht liebst. Ich meine das im Ernst. Ich persönlich bin überzeugt davon, die Ehekrise ist deswegen da, weil der Mann nicht liebt, wie er lieben soll. Wenn der Mann mal aufhört, alles andere zu tun, was im Leben so tut, und sagt, am Ende meiner Ehe, wenn ich meine Frau nicht geliebt habe, wie Christus die Gemeinde, dann werde ich vor ihm stehen und er wird mir ein paar Sachen sagen, wenn er mir die Augen schaut, und das ist mir sehr peinlich, also mache ich es zu meinem Lebensziel, meine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde. Dann wird die Frau glücklich sein. Und wenn die Frau glücklich ist, bist du glücklich. Und wenn du und die Frau glücklich seid, habt ihr beide ein wunderschönes Eheleben. Im Grunde genommen ist es nicht kompliziert. Ich hoffe, meine Frau ist glücklich. Bist du glücklich? Okay. Habe ich die Kurve noch gekratzt? Heute Abend ist sie zumindest glücklich. Aber wirklich, ich meine das wirklich. Wir Männer, wir müssen Verantwortung übernehmen. Ah, Gott, ändere meine Frau. Ah, Gott, gib mir die richtige Frau. Ah, meine Frau meckert. Ah, meine Frau. Ich habe noch nie eine Frau, die geliebt wird, wie Jesus sie liebt, gesehen, die meckert. Da gibt es nichts mehr zu meckern. Wir brauchen gar kein Eheseminar, Liebling. Ich brauche nur 5 Minuten und die Männer hören auf mich. Ist alles okay. Wir machen ein Eheseminar. Ich treffe mich 5 Minuten lang mit den Männern. Hey, jetzt weiß ich, warum du ein Eheseminar machen willst. Bist klug. Okay, wirklich mein Tipp. Politik versus Jesus. Wie behalte und stärke ich meinen Blick auf Jesus? Denn meine politische Verantwortung lenkt den Fokus immer wieder auf Mist, klein, klein, Elend. Es tut mir leid, wer immer diese Frage geantwortet hat, mit der musst du selbst zurechtkommen. Ich kann dir da nicht helfen. Wenn Gott mich in die Politik kriegen möchte, dann müsste er 4 Engel schicken, der Vater, Sohn und Heilige Geist müssten vor mir stehen und 3 andere Zeichen müsste er mir noch geben. Und dann würde ich nochmal mit ihm darüber reden, ob das wirklich von ihm gekommen ist. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn du berufen bist in die Politik, das musst du. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dir helfen könnte. Also ich kann mir nicht vorstellen, was ich tun würde, wenn ich immer nur auf Mist schaue. Wenn ich immer nur auf Mist schaue, dann würde ich auch fix und fertig sein und am Ende sein. Also es tut mir wirklich leid. Ich kann dieser Person keinen Rat geben. Wenn du dir sicher bist, dass es vom Herrn ist, dann musst du irgendwie dir auch vom Herrn die Strategie holen. Und wenn du dir nicht sicher bist, dass es vom Herrn ist, dann raus aus der Politik so schnell, wie du nur kannst. Sorry. Habe ich es richtig verstanden? Als Gläubige im Neuen Bund sollten wir die liebevollsten, barmherzigsten, hilfsbereitesten Menschen sein, die es gibt. Fragezeichen? Wenn wir in Gruppen sind, wo viele den Neuen Bund noch nicht kennen, sollten wir so leben, dass wir gefragt werden? Fragezeichen? Wenn keiner fragt, sollten wir dann von uns aus den Neuen Bund erklären? Was machen wir, wenn die anderen es ganz anders sehen, zum Beispiel als Irrlehre? Haha, das sind ja 4 Fragen auf einem Zettel. Da gibt es ganz schön freche Leute. Erste Frage, die Antwort ist ja, ihr sollt die liebevollsten Leute sein. Hör zu, für mich gibt es überhaupt keinen Sinn, mit Leuten einen gemeinsamen Weg zu gehen, die den Neuen Bund als Irrlehre sehen. Das ist das Erste. Wir können 2 miteinander gehen, sagt die Bibel, ich glaube, es ist Amos Kapitel 3, Vers 3, bin mir nicht sicher. Wir können 2 miteinander gehen, wenn sie nicht übereinstimmen. Nein, ist, glaube ich, nicht Amos 3, Vers 3. Ich glaube, Amos 3, 3 sagt, er wird nichts tun, ohne seinen Propheten zu offenbaren. Aber irgendwo steht es in der Bibel. Ihr könnt es zu Hause nachschauen. Wie können zwei miteinander gehen, wenn sie nicht übereinstimmen? Und ich verstehe schon, dass man bis zu einem gewissen Punkt einen Weg miteinander gehen kann, wenn man hier nicht übereinstimmt. Das stehe ich schon. Aber in dem Augenblick, wo jemand sagt, der neue Bund ist Irrlehre, nämlich das, was Jesus Christus durch seinen Tod, Auferstehung, Himmelfahrt getan hat, ist Irrlehre, dann, ich will diese Leute lieben, schätzen, ehren, ich kann mit ihnen auf einen Kaffee gehen, auf ein Bier gehen, auf einen Wein gehen, aber ich kann zusammen mit diesen Leuten nicht mein Christenleben leben, aus einem simplen Grund, das ist ja fundamental für mein Leben. Aber was ich nicht tun würde, vermeiden würde, absolut mit allem, was ich habe, ist endlose Streitgespräche mit Leuten, die glauben, dass das, was wir über den neuen Bund erkannt haben, nicht richtig ist. Für mich ergibt es so keinen Sinn. Weißt du, ich treffe immer Leute, Reinhard, wir glauben an neuen Bund und der nicht. Und dann streiten sie darum. Dann hast du vom neuen Bund ja gar nichts kapiert. Denn im neuen Bund ist das größte und einzige Gebot zu lieben. Und was wir ähnlich verstehen müssen, meine lieben Freunde, ich sage es immer wieder, bitte versteht diese eine Sache einmal. Gott zwingt keinem Menschen dieser Welt etwas auf. Hör auf zu beten, dass Gott deine Ehefrau, den Ehemann, deinen Nachbarn, deinen Leiter, deinen Pastor ändert. Und fang an zu sagen, Herr, ich muss verändert werden. Gott ist doch kein Gott, der auf unsere manipulierenden Gebete hört. Stell dir vor, Gott hätte alle diese Gebete beantwortet und hätte alle diese Menschen so gemacht, wie wir sie haben wollen. Um Himmels Willen, was wäre das für ein Chaos auf der Welt? Erlaub jedem Menschen seinen Weg mit Gott zu gehen. Und wenn es Leute gibt, die lieben alten Bund leben, die feste, was weiß ich was alles, gib ihnen doch bitte die Freiheit, dass sie das leben, was sie glauben. Ich sage den Leuten immer, Einheit haben wir nur, wenn Jesus der Grund unserer Einheit ist und nicht Lehre und nicht Doktrin. Also ich kann wirklich jeden stehen lassen. Ich kann jede Lehre stehen lassen, jede Person stehen lassen. Und wenn Leute etwas glauben wollen, das für mich absurd ist, dann gebe ich ihnen doch die Freiheit, das zu glauben. Können wir zusammen gehen? Nein. Kann ich sie lieben? Ja. Hier ist eine Frage an die Debbie. Oh, oh, sagt sie. Dein Name steht eindeutig drauf. Debbie, bist du manchmal eifersüchtig auf Gott in Bezug auf Reinhard, wenn er Gott wichtiger findet als dich? No. Gibt es Konkurrenz zwischen... Dass er Gott mehr liebt, als er mich liebt. Ja, ja. Genau. Na, aber der weiß, dass ich Gott mehr liebe, als ich ihn liebe. Also. That was the best article in the world. I love you. Jetzt habt ihr mein Mädchen mal gesehen und gehört. Gott sei Dank liebt sie ihn mehr als mich. Also Gott und ich sind nicht im Konkurrenzkampf im Leben meiner Frau. That's my girl, people. Gibt es für dich einen Unterschied in der Definition der Begriffe Evangelium und Neuer Bund? Ja, gibt es schon. Denn als Jesus kam, dann predigte er das Evangelium. Aber es gab noch keinen neuen Bund. Das Evangelium war ein Vorbote des neuen Bundes. Das Evangelium war die gute Nachricht, dass jetzt eine neue Zeit kommen wird, aber noch nicht gekommen ist. Als Jesus das Evangelium predigte, da begann er immer wieder Zeichen zu machen, was kommen wird, aber es ist noch nicht gekommen. Er predigte zum Beispiel das Evangelium und sagte, das Reich Gottes ist nahe, ihr müsst hineinpressen, hineindringen mit Gewalt. Das war nicht der neue Bund. Im neuen Bund bin ich hineinverpflanzt. Und das Evangelium war sozusagen ein Vorbote von dem, was noch kommen wird. Und darum hat Jesus ja auch nie gesprochen vom neuen Bund, außer ganz erst, als er ins Kreuz gegangen ist, in Johannes 13, nein, Johannes steht es gar nicht, in Matthäus steht es, wo beim letzten Abendmahl, wo er gesagt hat, das ist das Blut des neuen Bundes. Den neuen Bund hat er erst erwähnt, einmal, bevor er ins Kreuz gegangen ist, aber er wurde noch nicht versiegelt, bis Jesus mit seinem Blut im Himmel war. Er musste zuerst auffahren im Himmel, dann war er erst voll und ganz versiegelt. Das heißt, das Evangelium ist wichtig, dass wir es predigen. Das Evangelium ist voll biblisch. Jesus hat es gepredigt, er ist gekommen, er hat es überall verkündigt. Die Apostel haben das Evangelium gepredigt. Aber das Evangelium ist Bedingung, um in den neuen Bund hineinzukommen. Ohne Evangelium kommst du auch nicht in den neuen Bund. Das Evangelium ist die gute Nachricht, die danach das Geheimnis Christi auch offenbart hat. Narzissten, Ausrufezeichen. Wie gehe ich mit ihnen und ihren Angriffen um? Ihr stellt mir Fragen. Geht nach Hause und löst eure Probleme selbst. Ich keine Ahnung, ich habe keine in meinem Leben. Ich meine, es ist eine sehr persönliche Frage. Wahrscheinlich bist du mit einem verheiratet, ich weiß nicht, oder lebst du mit Leuten Sorgen? Ich kann mir vorstellen. Aber ich meine, das erste einmal, warum lässt du überhaupt einen Narzissten dich angreifen? Wisst ihr, wir haben ein Verständnis gehabt, dass wenn ich liebe, dann heißt das, der Narzisst, der darf den Narzissmus ausüben in meinem Leben. Aber in Wirklichkeit, wir helfen dem Narzissten nicht. Wenn der Narzisst dich missbrauchen kann, dann hilfst du dem Narzissten ja nie, dass du frei sein kannst. Absolut nicht, das ist ganz das Gegenteil. Ich kann einen Kinderschänder nicht die Kinder schänden lassen, weil ich ihn liebe. Und Liebe positioniert sie ja auch immer. Immer. Liebe muss sich positionieren. In dem Augenblick, wo du dich nicht positionierst, liebst du nicht. Und wenn ein Narzisst versucht, dein Leben zu zerstören, dann musst du ganz einfach ihm zeigen, hör zu, ich liebe dich, ich achte dich, aber auf das hier gehe ich nicht ein. Und einfach ganz normale, simple, gute Grenzen zu setzen, damit wir nicht letztendlich verantwortlich sind, dass dieser Narzisst niemals aus seinem narzisstischen Gedankengut herauskommt. Und da haben ja viele Christen, die haben dann Angst gehabt, dass sie sagen, nein, so geht es nicht. Um Himmels Willen, dann ist er vielleicht beleidigt auf mich. Wisst ihr, eins habe ich gemerkt, der Teufel manipuliert, Gott leitet. Und in dem Augenblick, wo ich mich manipulieren lasse, ordne ich mich dem Teufel unter. Also ich lasse mich von niemand manipulieren. Niemand. Alles, was ich tue, tue ich frei von meinem Herzen. Wenn ich hier bleibe bis spät nachts, bleibe ich hier, weil ich hier bleiben will, nicht weil ihr Druck auf mich setzt. Und wenn ich gehen will, gehe ich. Und diese falsche Herzenshaltung, dass jeder kann uns ausnutzen, weil dann lieben wir uns ja gar nicht selbst. Und von dem her, einen Narzissten, wenn er nicht frei sein will, wird er auch nicht frei sein. Hört mir zu, eine der Lieblingsaussagen von Daniel ist folgende Aussage geworden. Selbst Gott kann dich nicht freisetzen von den Dingen, die du liebst. Sag's noch einmal. Selbst Gott kann dich nicht freisetzen von den Dingen, die du liebst. Und wenn der Narzisst festhalten will an seinem Narzissmus, dann kannst du beten, bis du blau bist im Gesicht. Weil Gott wird den Narzissten nicht zwingen, seinen Narzissmus aufzugeben. Gott zwingt Menschen nicht, der Teufel zwingt. Zwang kommt vom Teufel, der Vater redet, der Vater überführt, der Heilige Geist spricht. Aber am Ende des Tages akzeptiert der Geist Gottes die Entscheidung des Menschen. Der freie Wille, den Gott dem Menschen gegeben hat, den hat er nie zurückgenommen. Und eines Tages wird abgerechnet, aber jetzt wird noch nicht abgerechnet. Und jetzt erlaubt Gott noch entscheiden, was sie mit ihrem Leben tun. Und daher, wenn der Narzisst nicht wirklich frei werden will, weil er vielleicht auch gar nicht erkennt, dass er Narzisst ist, und du ihm dabei ständig behilfst, weil du ihm tun lässt mit dir, was er tun will, dann hilfst du sogar dem Narzissten, Narzisst zu sein. Und diese Verantwortung möchte ich nicht tragen. Du sagst, wir sollen alle Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Was, wenn meine Kinder lange schlafen, nicht viel für die Schule machen, ihr Instrument nicht üben, Soll ich sie trotzdem vollkommen sehen und nichts dagegen sagen oder doch die Konsequenzen aufzeigen? Debbie, die Frage wurde an dich gestellt. Steht da nicht Debbie drüber? Schau, hier, ah, hier Kugelschreiber, hier. Schreib mal Debbie drüber. Hör zu. Was sagt der Reinhard jetzt? Kathi, möchtest du antworten? Kathi? Auch nicht. Du hast doch 4 Kinder, ich habe nur 3. Ah, hör zu, erstens, es ist auch immer eine Anfrage, ist auch eine Frage, wie alt dieses Kind ist. Was wir denken müssen, ist eine ganz simple Sache. Dass, wisst ihr, ich sage Folgendes. Gott war so gütig, dass er zu Debbie gesagt hat, adoptiert ein Kind. Weil Gott, der wie gesagt hat, adoptiert ein Kind, haben wir eine zweite Chance, Kinder zu erziehen, weil beim ersten Mal haben wir es ziemlich vermasselt. Also ich war um Himmels Willen alles, nur nicht der Vater, der ein guter Vater sein hätte sollen. Um Gottes Willen, meine Jungs wissen das, ich habe es ihm Vergebung gebeten, ist alles okay, wir haben eine gute Beziehung heute. Aber wenn ich zurückschaue, denke ich mir, um Himmels Willen, was war ich doch für ein Vater. Aber jetzt habe ich gelernt, jetzt bin ich ein toller Vater. Also mit Kaden bin ich wirklich ein Top-Vater und Debbie ist eine Top-Mutter. Das Erste, was du lernen musst, du bist nicht dazu bestimmt, der Freund deiner Kinder zu sein, du bist bestimmt, Eltern deiner Kinder zu sein. Das ist das Erste. Also du bist Eltern. Als Eltern bist du verantwortlich, wie du deine Kinder erziehst. Und es ist eine Frage, ob du dein Kind siehst als neue Schöpfung in Christus, oder ob dein Kind und ob dein Kind eine Neuschöpfung in Christus ist, wenn es wirklich ist, und wie dein Kind auch handelt. Denn viele Christen, die sehe ich zwar als Neuschöpfungen, aber die handeln nicht als Neuschöpfungen. Das heißt, ich muss Identität hineinsprechen. Das heißt, ich muss glauben an ihre Zukunft. Das heißt, ich muss deklarieren, was Gott gesagt hat. Aber ich muss auch Vater und Mutter genug sein, dass ich die Kinder sage, Fehlverhalten haben Konsequenzen. Nur niemand kann niemand sagen, wie er seine Kinder erziehen soll. Und das ist eben das. Am Ende des Tages, du musst deine Kinder ziehen nach deinem eigenen Gewissen. Weil wenn ich dir zum Beispiel sage, ich würde das Kind nicht alleine den Computer im Zimmer haben lassen mit 12 Jahren. Vielleicht sagst du, aber ich mache das, weil ich vertraue da meinem Kind. Jeder muss machen, wie er will. Und von dem her, diese Frage ist eine sehr persönliche Frage. Den Rat, den ich euch geben kann, ist folgender. Das beste Buch, das ich je gelesen habe über Kindererziehung, kommt von Danny Silk. Ich weiß es nicht, ob es auf Deutsch gibt. Auf Englisch heißt Love Your Kids on Purpose. Wenn es das Buch auf Deutsch gibt, lies doch das Buch. Ich wünschte, ich hätte es gelesen, als meine Jungs noch klein waren. Aber wie gesagt, was ich tue mit meinen Kindern, in diesem Fall, wenn sie faul im Bett liegen bis 10 und was du mit deinen Kindern tust, sind 2 verschiedene Sachen. Wie du sie siehst, ist wieder eine andere Sache. Wenn deine Kinder in Christus sind, dann musst du sie in Christus sehen. Du musst ihr Potenzial sehen, du musst ihre Zukunft sehen. Du musst so sehen, was Gott gesagt hat. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das musst du mal sehen. Und dann musst du halt dein Kind auch lehren, als neue Schöpfung zu leben. Und das ist eine Aufgabe als Eltern. Danny, D-A-N-N-Y. Und Silk, S-I-L-K. Danny Silk, der ist der Familienpastor von Bethel Church in Reading. Also alles, was ich bis jetzt gehört und gelesen habe von Danny Silk, ist sehr zu empfehlen. Er ist der Pastor, der spezialisiert ist in Bethel Church in Reading von Bill Johnson über alles, was mit Familie und Kinder zu tun hat. Und er ist wirklich, nach meinem Sicht ist er gut. Erziehung mit Liebe und Erziehung mit Liebe und Vision. Dennis Silk, gibt's auf Deutsch. Könnt ihr lesen. Danke dir. Wie stehst du zu Lebensversicherungen und anderen Absicherungen? Gute Frage. Hör zu, das ist eine Frage deines Gewissens. Ich habe eine Lebensversicherung im Wert von $500,000. Wow, Reinhard sagt immer, mein tägliches Brot, sicher dich nicht ab. Genau. Als mein Sohn gehört hat, hat er gesagt, Mama, wie viel kriegen wir, wenn ihr beide tot seid? Und Debbie hat gesagt, lebenslänglich. Warum habe ich eine Lebensversicherung? Ich habe eine Lebensversicherung, weil als der Herr uns in die Vereinigten Staaten geschickt hat, hat der Herr uns, nachdem wir dort gewohnt haben, 2 Jahre gesagt, ich will, dass du dieses Haus kaufst und ich will, dass du diesen Betrag bezahlst und ich will, dass du nicht mehr Rate bezahlst als genau diesen Betrag. Alle haben gesagt, es gibt keine Kreditkartenrate um diesen Betrag und wir haben einen Kredit bekommen auf den Cent genau. Auf den Cent genau mit der Rate, die Gott mir gesagt hat. Aber das Haus konnten wir nicht kaufen, außer wir schlossen eine Lebensversicherung ab über 30 Jahre. Sonst wäre das nicht gegangen. Also ich habe dem Herrn gehorcht, ich habe das getan, was er gesagt hat. Und nachdem wir nach 10 Jahren nach Amerika weggegangen waren, die Lebensversicherung hat so eine niedrige monatliche Rate, weil du kriegst am Ende nichts raus, nur wenn du stirbst innerhalb von 30 Jahren. Die hat so eine niedrige Rate, ich habe mit Debbie geredet, wir haben gesagt, es hat eigentlich keinen Sinn, die zu canceln. Die kostet uns fast gar nichts. Lassen wir sie einfach laufen. Also habe ich eine. Würde ich mir eine Lebensversicherung abschließen, um Zukunftsvorsorge? Nein, die würde ich nicht. Ich habe in Österreich nicht lange genug gearbeitet, damit ich Pensionsanspruch habe. Ich habe in Amerika nicht lange genug gearbeitet, dass ich einen Pensionsanspruch habe und in Brasilien auch nicht. Ich habe nirgends auf der Welt Pensionsanspruch und keine Privatpensionsvorsorge. Das Einzige, diese Lebensversicherung, die kriege ich nur, wenn ich sterbe. Und wenn ich sterbe, brauche ich sie nicht mehr. Also ich persönlich, ich sehe keinen Sinn darin. Das heißt aber um Himmels Willen, dass kein Christ Lebensversicherung haben soll. Um Himmels Willen, handel doch ähnlich nach deinem Gewissen und gemäß deinem Glauben. Hör auf zu sagen, der Reinhard hat gesagt, wir sollen nicht Lebensversicherung haben. Nein, der Reinhard hat gesagt, lern Jesus zu vertrauen und der Reinhard hat gesagt, handel nach deinem Glauben und deinem Gewissen. Wenn du machen willst, mach. Wenn du es nicht machen willst, mach mich. Hör auf, den anderen zu sagen, was sie tun sollen. Oh, man darf sich ja nicht ärgern. Sorry. Ist Rauchen und in die Disco gehen eine Sünde? Rauchen. Rauchen und in die Disco gehen eine Sünde. Hör zu. Hör zu, offensichtlich ist das eine Frage, die jemand beschäftigt. Wenn du schon mal die Frage stellst, ob solche Dinge Sünde sind, dann hast du ein ernsthaftes Beziehungsproblem mit Jesus. Tatsächlich. Frag Jesus, ob er sich freut, wenn du rauchst, und frag Jesus, ob er sich freut, wenn du in die Disco gehst. Im Neuen Bund schreibt er seine Gesetze in unser Herz. Nächstes Mal, wenn du in die Disco gehen willst, sagst du Folgendes: Jesus, ich gehe heute in die Disco, aber ohne dich mag ich nicht mehr gehen. Gehen wir zusammen. Dann gehst du in die Disco und dann, wenn du tanzt, sagst, komm Jesus, ich will, dass du hier mittanzt mit mir. Wenn er sich wohlfühlt, bleib in der Disco. Wenn er sich nicht wohlfühlt, geh mit ihm nach Hause. Und dann sagst du, Jesus, rauchen wir uns mal eine Zigarette an? Ihr lacht, ich meine das ernst. Warum brauchen wir ein Gesetz und einen Menschen, der uns sagt, was Sünde ist? Rauchen ist Sünde. Aber in meinem Herzen Groll zu haben, den zieht ja niemand, der ist keine Sünde. Wir haben uns eine Gemeinde gezüchtet von Pharisäern, die nicht rauchen und brav sind und im Herzen sind sie versauert. Frag doch den Heiligen Geist. Sag, Heiliger Geist, ich rauche mir jetzt diese Zigarette an und Jesus, ich möchte, dass du mitrauchst. Da Jesus ja in mir wohnt, inhaliert er auch diesen Rauch. Ja, ihr lacht. Ich meine diese Sachen durchaus ernst. Da Jesus in dir wohnt und ein Tempel der Heilige Geist, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, in dem Augenblick, wo du raustrauchst, Jesus und der Heilige Geist mit dir zusammen die Zigarette. Wenn er sich wohlfühlt dabei, dann rauch weiter. Aber wenn er sich nicht wohlfühlt dabei, dann sagt Jesus, ich mag das nicht mehr. Wieso gibt es die Hölle? So gibt es was? Die Hölle. Ah, die Hölle. Gott liebt jeden Menschen so unfassbar. Aber warum werden Menschen dort landen? Wieso gibt es diese Option? Eine sehr, sehr gute Frage. Da ich die Hölle nicht geschaffen habe, kann ich dir nicht sagen, wieso es sie gibt. Sorry, ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Da bräuchte ich so einen Apologeten. Da bin ich nicht. Also wirklich, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kann schon sagen, ja, die Hölle wurde nicht geschaffen für Gott, sie wurde geschaffen für Teufel und seine Engel und la la la la la. Aber keine Antwort, die ich dir geben würde, würde ich dich befriedigen. Also mein Rat wäre, geh ins Internet, such dir gute Apologeten aus. Ich weiß nicht, ob es vom Rabbi Zacharias was gibt zu diesem Thema. Da gibt es Apologeten, die können dieses Thema so gut behandeln, dass du zufrieden sein wirst. Denn alles, was ich dir sage, wird bestimmt nicht zufriedigen, weil ich habe nicht wirklich die perfekte theologische Antwort darauf. Wie machst du die täglichen Andachten, wenn du unterwegs bist? Du meinst, die ich aufnehme? Das verrate ich euch nicht, das ist mein Geheimnis. Du siehst die Menschen, wie Gott sie sieht, durch Jesus hindurch. Das will und werde ich auch. Kann man auch die Menschen so sehen, die das Opfer von Jesus nicht angenommen haben? Als ich tot war, für knapp 4 Stunden im Himmel war, war der Grund, warum ich mich entschieden habe, auf die Erde zurückzukommen und nicht tot zu bleiben. Jesus mir in die Augen blickte und sagt, Reinhard, ich liebe den Kindesschänder genauso wie das Kind, das er geschändet hat. Ich bin für beide gestorben und ich will nicht, dass er in die Hölle kommt. Reinhard, ich liebe den Mörder genauso wie das unschuldige Opfer, das er ermordet hat. Und ich will nicht, dass er in die Hölle kommt. Ich bin für ihn gestorben. Die Bibel sagt, Gott hat keine Freude am Tod des Sünders. Jeder Sünder hat eine Zukunft und jeder Heilige hat eine Vergangenheit. Und wenn wir mal diese furchtbaren, ekeligen Menschen, ich bin ja viel mehr konfrontiert wie ihr in diesem Raum hier, weil ich würde sagen, 80% aller Kinder, die wir haben, sind sexuelle Missbrauchsopfer von Vergewaltigungen, das Schlimmste, was du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Also wir sind ja konfrontiert. Und ich musste wirklich mein eigenes Herz konfrontieren und sagen, ich will nicht, dass ein einziger Kinderschänder ins Gefängnis kommt, weil ich Rache will, sondern weil ich die Kinder schützen will. Wenn ich will, dass der Vergewaltiger ins Gefängnis kommt, weil das hat er sich verdient, ähnlich, dann muss ich sagen, dann muss ich auch wollen, dass ich in die Hölle komme, weil das habe ich mir auch verdient. Und Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Darum hat er ja Christus sterben lassen für unsere Sünde, damit seiner Gerechtigkeit Genüge getan wird. Wenn du den Sünder siehst als böse, als schlechter, als Sünder, dann bist du der beste Kandidat, zum selbstgerechten Pharisäer zu werden. Er ist der Böse, ich bin der Gute. Wer ist denn böse und wer ist gut? Hör zu, ich sage euch jetzt mal eine ganz eine simple Wahrheit. Wenn es nicht um meinen Jesus und seine Gnade gewesen wäre, verspreche ich dir, du möchtest keine halbe Stunde mit mir in einem Raum sitzen. Ihr denkt, ich bin ein lieber Kerl, aber wenn es nicht um Jesus wäre, ich wäre kein lieber Kerl. Durch meinen Missbrauch wäre ich ganz sicher selbst ein Täter geworden heute. Durch meinen Missbrauch wäre ich eine harte, hartherzige, brutale Person ohne irgendein Mitleid für irgendjemand geworden. Der Grund, warum ich hier stehen kann und euch lieben kann, ist, weil er dieses geniale Werk in mir getan hat, nicht weil ich endlich was geschafft habe. Und wenn wir uns immer wieder bewusst machen, dass wenn es nicht um die Gnade unseres Gottes gewesen wäre, die um diesen Gnadenbund in uns geschaffen hätten, dann wären wir wahrscheinlich schlimmer wie den Schlimmen, auf den wir gerade mit den Fingern zeigen. Gott sei mir Sünder gnädig. Der ging gerecht hinweg. Ich faste 2x die Woche, ich bete, ich tue. Der ging nicht gerechtfertigt hinweg. Und wir müssen ähnlich aufhören mit dieser Selbstgerechtigkeit, dass wir sind die Guten und die da draußen sind die Bösen. Die Tatsache ist, nimm das Blut Jesu weg, nimm die Gnade weg aus deinem Leben und du bist genauso versaut wie alle anderen auch. Die Bibel sagt, unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein von der Monatsregel besudeltes Kleid. Ach. Unsere eigenen guten Werke sind vor Gott dreckig, schmutzig und haben keinen Wert. Ja, wir müssen ähnlich die Menschen da draußen so sehen, wie Gott sie sieht. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, damit alle, die an ihn glauben, errettet werden. Aber wir sehen Sünder und Heilige. Und dann wundern wir, dass die Leute sich nicht bekehren. Stell dir vor, du siehst sie so, wie er sie sieht. Hör zu, bet einmal dieses Gebet. Herr Jesus, lass mich jeden Menschen so sehen, wie du ihn siehst. Und dann bet das zweite Gebet. Herr, brich mein Herz für alles, was dein Herz bricht. Und du siehst die Menschen zerstört in Sünde und dir zerreißt es das Herz. Was haben wir getan? Schau den Bösen an. Anstatt zu spüren, was Gott spürt, schau diesen armen Tropf an, der wird soeben zerstört von der Sünde und merkt es gar nicht. Ja, wir müssen alle Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Wertvoll, kostbar, geliebt, geschätzt, geachtet. Ja, das müssen wir. Ich übe einen medizinischen Beruf aus und bin unsicher geworden, welche Rolle Heilpflanzen im Neuen Bund noch haben. Sollen wir sie nutzen oder reich beten? Heilpflanzen? Also wenn ich jetzt sagen würde, beten reicht, dann hätte ich heute Nacht ein Problem mit meiner Frau. Meine Frau ist die Königin der ätherischen Öle. Sie hat für jedes Wehchen ein Kräuterl. Wiederum, bitte handel doch nach deinem Gewissen und nach deiner Überzeugung. Wenn du der Überzeugung bist, kein Kräuterl mehr, nur mehr beten, dann bet. Wenn du sagst, Moment, aber die Kräuterl hat doch auch der Herrgott geschaffen, dann kann ich sie doch nehmen, dann nimm sie doch bitte. Bitte nimm sie doch. Was ist besser? Am besten ist, dass alle geheilt werden. Da gibt es Leute, wenn du in die Ordination kommst, wenn du sagst, hey, ich bete, dass Gott sie heilt, die machen ein Herz sofort zu und sagen, lassen Sie mich mit Religion in Ruhe. Aber wenn du denselben Leuten sagst, hey, ich habe ein Kräuterl für dich, sagen sie, ah, bitte Frau Doktor oder bitte Herr Doktor. Lernen wir doch ähnlich vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Nimm die Kräuter, nimm das Beten, nimm die Medizin und wenn du in der Früh in die Arbeit gehst, sagst, Heiliger Geist, du sagst mir, was ich wann nehmen soll, für wen. Die Verlobte von Daniel, die Anna Lydia, die ist Ärztin, arbeitet in einem öffentlichen Krankenhaus in Sao Paulo, wo du auf keinen Fall über Gott reden darfst. Und vor drei Jahren rief sie mich an und sagte, Reinhard, sie rief mich ständig an. Da waren sie mit Daniel noch nicht zusammen. Reinhard, hilf mir, was soll ich tun? Ich habe ein Mitleid, ich will die Wunder sehen, ich will die Kraft Gottes sehen, was soll ich tun? Ich habe gesagt, es ist ganz einfach, du gehst in der Früh in die Arbeit und sagst, Heiliger Geist, geh mal arbeiten. Und dann sagst, Heiliger Geist, wann immer du willst, dass ich für jemanden bete, sag es mir ganz einfach. Hör zu, es vergeht keine einzelne Woche. Es ist keine Übertreibung, fragt der wie. Wo sie nicht mindestens 3, 4, 5 Wunder sieht. Leute kommen im Rollstuhl zu ihr hinein, mit der Heilige Geist sagt, beten, macht sie die Tür zu und sagt sie, entschuldigen, ich hätte gerne für sie gebetet. Und die Leute sagen, ja, okay, Frau Doktor. Dann ist sie so frech und sagt sie, darf ich das mit dem Handy mitfilmen? Und sie filmt, wie Leute aus dem Rollstuhl gehen. Und dann schickt sie mir das, schau, Reinhard, was der Herr wieder getan hat in meiner Ordination. Aber nicht weitersagen, nicht den anderen zeigen. Geh mit dem Heiligen Geist in deine Ordination und lern mit ihm zusammenzuarbeiten. Wie funktioniert Gemeindezucht im Neuen Bund? Zum Beispiel nach 2. Thessalonicher 3, Vers 16. Keine Ahnung, was da steht. Wer kann mir das vorlesen, bitte? Was steht in 2. Thessalonicher 3, Vers 16? Könnt ihr mir das projizieren? Inzwischen, wie ist die Stelle im Vater unser zu verstehen und führe uns nicht in Versuchung? Führt uns denn Gott in Versuchung? Ja, ich habe begonnen vor 38 Jahren versuchen, diese Stelle zu verstehen und ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich hab mit den weltbesten Theologen, Bibellehrern geredet. Ist wirklich ernst. Warte mal, bleib hier stehen. Wie heißt du denn? Hübsches Mädchen bist du. Bleib mal hier stehen. Warum sagst du nein? Du stellst mich als Lügner da, um Himmels Willen. Du bist hübsches Mädchen. Ja, warte mal, bleib stehen hier. Ich mag hübsche Mädchen. Und weißt du, und denke mal, jetzt hast du mich aus dem Faden, ist mir jetzt gerissen. Was machst du mit mir, Caroline? Um Himmels Willen, was habe ich gerade, wo waren wir gerade? Bitte? Ah, Vater unser, genau. Danke. Das ist keine Überzeugung. Ich habe mit wirklich weltbekanntesten, weltbesten Theologen und Bibellehrern geredet. Ich kenne einen davon persönlich. Und nicht ein einziger konnte mir eine Erklärung geben auf diese Aussage, die mich befriedigt hat. Ich habe sie Stunden durchgeschaut, griechisch, aramäisch, alles von vorn bis hinten. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich lasse sie einfach stehen. Bitte jetzt lese vor. Hast du Angst vor mir? Bleib hier. Warum bist du aufgeregt? Neue Kreaturen sind du nicht aufgeregt. Gott hat mir nämlich gesagt im Heiligen Geist, ich soll dir diese Bibel mitbringen. Oh, danke. Das habe ich für dich mitgebracht. Das ist aber lieb von dir. Weißt du? Ja. Jetzt lese mal. 2. Thessalonicher 3, Vers 16. Ist es? 3, Vers 16. Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch alle Zeit auf alle Weise Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Mein eigenhändiger Gruß von Paulus, das ist das Zeichen. In jedem meiner Briefe, so schreibe ich, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Die Bibel gehört jetzt mir? Ja. Es lieb von dir, Caroline, danke. Also ich weiß nicht, was dieser Bibelvers zu tun hat mit der Frage, wie Gemeinde im Neuen Testament aussieht. Nein, wahrscheinlich nicht, aber dann einfach die Frage, wie funktioniert denn dann Gemeindezucht? Sie hat 2. Thessalonicher 3 gelesen, in ihrer Aufregung, die Arme. Nein, das steht auch hier. Dann hat sie richtig gelesen. Steht auf dem Zettel, okay. Deswegen ist es auch okay, drin. Hör zu. Wenn wir jetzt sagen würden, 3 Vers 6 steht oder 16? 16 steht hier. 16, okay. Macht euch keine Sorge. Okay, hör zu. Wir haben jetzt hier nicht die Zeit, die Frage zu beantworten, wie Gemeinde im Neuen Bund funktioniert. Denn da bräuchten wir lange. Ich habe darüber gepredigt, wann habe ich das gemacht? Samstag, Sonntag, weißt du das, in Bruck? Was, Sonntag? Okay, ich habe jetzt in der Schweiz habe ich eine Lehre darüber gemacht, wie Gemeinde im Neuen Bund wirklich aussieht. Diese wird auf YouTube gestellt, korrekt, Peter? Okay, auf Reinhard Hirtler Deutsch, also YouTube-Kanal Reinhard Hirtler Deutsch, ist demnächst eine Lehre zu sehen, wie Gemeinde wirklich im Neuen Bund funktioniert. Schaut euch die an, kostet keinen Cent. Wenn ihr noch nicht bei meinem YouTube-Kanal das euch angeklickt, wie auch immer, dass ihr, wie sagt man da? Dann klickt halt mal da drauf, dann kriegt ihr automatische Benachrichtigung, wenn neue Predigten kommen. Wie sprichst du mit Muslimen über Jesus, wenn doch die Rolle von Jesus in ihrem Glauben ganz anders ist und die Bibel als falsch überliefert gilt? Ich merke, dass mich das mundtot macht. Ja, da bin ich auch leider kein Experte, aber da gibt es Experten. Also da würde ich dir raten, wir haben in Brasilien so gut wie keine Muslime. Also in Brasilien haben wir eigentlich kaum Muslime. Ich habe einige Muslime zum Herrn geführt, die waren einfach vom Hocker gehauen, wie gut Jesus ist. Und das hat sie vom Hocker gehauen. Zeichen, Wunder und die Liebe haut sie vom Hocker. Weil der Moslem kennt keine Liebe und der Moslem kennt auch keine Zeichen und Wunder. Also meine Strategie ist einfach Liebe, die sie vom Hocker haut und Zeichen und Wunder. Und dann sind sie auch offen und dann sage ich ihnen, wo diese Sache herkommt. Aber es gibt schon Strategien. Ich weiß, da gibt es bestimmt im Internet, da gibt es Leute, die spezialisiert sind, Ex-Moslems, die die Kultur verstehen, den Glauben verstehen und die dann ganz genau lehren, wie man die am besten erreicht. Und da seid ihr viel besser dran, wenn ihr das googelt, nachforscht und ihr euch dann dort ein bisschen ausbildet, dann lernt ihr auch die wahren Strategien, die Leute, die sich mit dem Koran auskennen und alle diese Dinge. Ich hörte die Andachten, wo Reinhard aufruft, 21 Tage keine einzige Bitte an Gott zu richten. Sollten wir generell Gott um nichts bitten? Auch nicht, dass unsere Kinder, Enkelkinder oder Nachbarn zu Jesus finden? Hör zu. Ich persönlich Was braucht man da jetzt, Debbie? Hör zu. Wenn 2. Korinther 5 wahr ist und wenn das wirklich das Wort Gottes ist, wo die Bibel sagt, er hat uns mit Gott versöhnt, nicht nur uns, sondern auch die Welt hat er mit sich versöhnt. Darum hat er uns gegeben den Dienst der Versöhnung und wir bitten euch, wir flehen euch an, lasst euch versöhnen mit Gott. Von meinem biblischen Verständnis sollen wir nicht Gott anflehen, die Leute zu retten, sondern sollen wir die Menschen anflehen, sich retten zu lassen. Meine Frage an dich wäre eine Gegenfrage. Wenn du Gott bittest, deine Kinder zu retten, was glaubst du, was geschieht? Gott wird plötzlich sagen, hätte ich ja nie daran gedacht, deine Kinder zu retten. Bin ich froh, dass du mich darum bittest, denn jetzt kann ich sie ähnlich retten. Gott hat alles getan, dass deine Kinder und deine Enkelkinder gerettet werden. Alles. Er hat Jesus sterben lassen. Wer vom Herzen glaubt, mit dem Munde bekennt, wird errettet. Nicht wer vom Herzen glaubt, mit dem Munde bekennt, den errettet Gott. Der wird errettet. Und von diesem her, während wir Gott anflehen, die anderen zu erretten, sitzen wir drinnen in unserem Kämmerlein auf den Knie, anstatt hinausgehen und ihnen sagen, dass sie errettet werden können, wenn sie glauben. Also von meinem theologischen Verständnis, und ihr müsst ja nicht übereinstimmen, von meinem theologischen Verständnis sehe ich das so, was wir tun müssen, ist unser Christenleben leben, unser Licht scheinen zu lassen, Zeichen und Wunder durch uns fließen zu lassen und das wahre Evangelium zu verkündigen. Das ist der Weg, damit wir Menschen zur Errettung führen. Aber wenn du es am Herzen hast, für deine Kinder und Enkelkinder zu beten, fühl dich wirklich frei. Ich kenne einen älteren Pastor, der ist schon bald 90 Jahre und die beten jeden Tag seit, ich weiß nicht wie viele Jahre, 20, 30 Jahre vielleicht, jeden Tag für die Errettung der Enkelkinder. Die haben ja unwahrscheinlich viele und die Enkelkinder gehen immer weiter weg von Gott. Und weißt du, für mich persönlich, ich denke mir, wie lange verkraftet es das Herz, dass wir ständig Gott um etwas bitten, was nie geschieht? Das ist so meine persönliche Frage. Und für mich, ich habe einfach gelernt, wenn Jesus alles getan hat, damit jeder Mensch errettet werden kann, ist mein Auftrag, mit den Leuten zu flehen. Lasst euch doch erretten und das richtige Leben Jesus zu zeigen, den Kindern und Enkelkindern zu zeigen und ihnen auch das demonstrieren und dann vertrauen, dass der Geist Gottes bereits alles getan hat und ständig in ihrem Herzen wirkt und sie müssen sich dafür entscheiden. Gibt es noch viele? Gibt schon ein paar. Bei manchen könnte ich sagen, ich kann sie nicht lesen. Okay, die man nicht lesen kann, da hast du keine Schuld. Die kannst du schon mal weggeben. Ja, habe ich auch. Okay. Manches ist ja auch in deinen Botschaften, kann man eingeben bei YouTube. Aber hier ist eine Frage, wie ist das mit dem Salben mit Öl? Im Jakobusbrief steht ja, ist jemand krank unter euch, da rufe die Ältesten. In meinem Hauskreis ist dies ein Streitpunkt. Die einen wollen, dass wir das machen und die anderen sagen, dass der Gesalbte doch in uns lebt und wir das deshalb nicht mehr machen sollen. Um Himmels Willen, ihr seid doch wie kleine Kinder in der Sandkiste, die sich um ein Spielzeug streiten. Jetzt streitet ihr euch über einen vereinzelten Bibelvers. Um Himmels Willen, die salben wollen, sollen sie salben und die nicht salben wollen, sollen sie nicht salben. Wo ist denn euer Problem? Warum macht ihr euch das Christenleben so kompliziert? Liebt euch doch ein bisschen einander. In meinem Rucksack ist immer Salböl drin. Wenn der Heilige Geist sagt, salb ich. Wenn er sagt, mach nichts, dann mache ich nichts. Wirklich, wir machen uns das Christenleben. Stell dir vor, wir nehmen einen einzigen Bibelvers heraus. Das ist die einzige Aussage in der ganzen Bibel, wo drin steht, dass wir das tun sollen. Und wir streiten uns über diesen einzelnen Vers. Also für mich ist das... Ja, ich kann das nicht mal nachvollziehen. Wenn du salben willst, schütt ein Liter Öl drüber, wenn es dir Spaß macht. Und wenn du nicht salben willst, lass doch deinen Bruder in Friede, ehre ihn, liebe ihn, respektiere ihn. Wie lange müssen wir uns noch um solche Kleinigkeiten streiten? Haben wir nichts anderes zu tun, meine lieben Freunde? Während wir uns über Jakobus 5, Vers 16 streiten, geht die Welt in die Hölle. Durch die Impfung sind in meinem Umfeld 4 Leute gestorben und 2 Schlaganfälle. Wieso soll man nicht warnen? Das verstehe ich nicht. Verurteilen nie. Aber ja, durch die Impfung hat auch meine liebe Schwägerin, die Schwester der Debbie, in sehr jungem Alter in den Himmel geführt. Warum soll man nicht warnen? Weil erwachsene Menschen müssen wissen, was erwachsene Menschen tun. Jeder Mensch kann sich selbst informieren, was er tun will. Es ist nicht meine Aufgabe, Moralapostel zu sein und Polizei zu spielen, die allen anderen sagen müssen, lass dich impfen, lass dich nicht impfen. Jeder erwachsene Mensch kann sich ganz genau informieren und dann kann er sich entscheiden. Und wenn der erwachsene Mensch weiß, dass die Nebenwirkung eben das sein kann und er sagt, das will ich dann trotzdem, dann lass es ihn doch machen. Meine lieben Freunde, ich weiß wirklich nicht, wie lange ich noch predigen soll. Lass die Menschen doch in Frieden entscheiden, was sie entscheiden wollen. Wenn der sterben will, warum lasst ihn nicht sterben? Wenn der sich impfen lassen will, warum lasst... Wer sind wir, dass wir den anderen sagen, hey, lass dich nicht impfen, da kannst du einen Schlaganfall kriegen. Der ist doch ein kleines Kind. Wir behandeln erwachsene Menschen, als wären sie dreijährige Kinder. Jeder Mensch kann sich informieren und dann entscheiden, wie er will. Die Zeiten werden noch viel schlimmer kommen, wenn wir jetzt unsere Brüder und Schwestern nicht in Freiheit lassen. Was werden wir dann tun, wenn es wirklich eng wird? Bitte, meine lieben Freunde, lasst eure Schwestern und Brüder in Freiheit entscheiden, was sie tun wollen. Lieb sie, lieb sie, lieb sie, lieb sie. Aber die Liebe, die warnt sie ja. Warnt sie vor was? Der kann zum Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, was sind die Nebenwirkungen? Lass die Leute doch frei. Meine Schwägerin wurde geimpft und die starb. Starb nach der Impfung. Bekam eine Embolie und bei Jesus war sie. Traurig, ist natürlich traurig, aber meine Schwägerin war eine erwachsene Person. Und wenn der Schwester sich, wenn das der Weg ist, den sie gehen will, dann ist eben das der Weg, der gegangen ist. Hör zu, vor einigen Jahren hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, mach die Hände auf und mach sie nie wieder zu. Ich habe gesagt, was meinst du, mach die Hände auf und mach sie nie wieder zu? Er hat gesagt, von jetzt an lebst du mit offenen Händen. Du hältst nichts und niemand fest. Nichts und niemand hält dich fest. Wenn Debbie heute zu mir kommt und sagt, hey, der Herr hat gesagt, morgen muss ich gehen, dann sage ich, können wir wenigstens die letzten Minuten noch ein bisschen knuddeln? Und dann geh. Es gibt nichts und niemand auf dieser Welt, was ich festhalte. Kein Geld, keinen Dienst, keine materiellen Sachen, keine Personen. Wenn Daniel heute zu mir kommen würde und sagt, Reinhard, hör zu, ich arbeite nicht mehr für dich. Ich werde dir versprechen, das Erste, was ich tun werde, ich werde fragen, welchen Geldbetrag brauchst du, dass du die nächsten 6 Monate gut über die Runden kommst? Und den gebe ich ihm dann. Und dann sage ich, leb dein Leben, mein Sohn. Leb dein Leben. Wie absurd ist es, dass wir klammern alles fest. Meine Frau, mein Mann, meine Kinder, nichts gehört dir. Die Kinder, die gehören Gott. Er hat sie dir anvertraut für ein paar Jahre dieses Leben. Also sei ein guter Verwalter. Meine Schwester, das muss ich sie warnen. Weißt du, was du tun musst? Du musst die Leute warnen, dass wenn sie Jesus nicht annehmen, kommen sie in die Hölle. Bitte schaut weniger Nachrichten und lest mehr in der Bibel, dann geht es euch schon viel besser. Heute werde ich den ganzen Tag angerufen. Mein Handy ist dort, Debbie, kannst du bitte abheben? Sorry. Oi. Sorry, das war ein wichtiger Anruf. Normal hebe ich nicht ab. Okay, nächste Frage. Warum sterben Babys im Bauch, bevor sie geboren wurden? Es ist nicht der Wille Gottes. Warum gibt es Leid auf dieser Welt? Warum gibt es Sünde? Warum gibt es Krankheit? Warum gibt es Tod? Wir leben in einer unvollkommenen Welt, die böse ist, wo Tod und Krankheit herrscht, überall um uns herum. Die Frage ist nicht, warum sie sterben. Die Frage ist, ist es der Wille Gottes? Das ist die Frage. Denn was hilft es mir, wenn ich weiß, warum sie sterben? Aber wenn ich weiß, das ist nicht der Wille Gottes, dann kann ich beginnen, mich zu positionieren. Ich heulte und heulte und heulte am Freitagabend in der Schweiz. Das könnte ich gar nicht vorstellen. Ich habe hier auf meinem Handy ein Foto. Es war schon bald Mitternacht und Debbie sagt, Reinhard, du betest für alle. Aber sie ist immer so süß, die Debbie. Da drüben ist ein Ehepaar, die haben ein kleines Baby und die warten mit dem Baby schon so lange, seit Stunden, gehe endlich zu ihnen, dass sie mit dem Baby heimgehen können. Und ich gehe hin zu ihnen, wie Baby Sarah Maria, kann sie vielleicht an sie erinnern. Ich gehe hin, die sind Teil im englischen Mentoring. Und ich gehe hin zu diesem Ehepaar und ich erkenne sie wieder. Und sie sagt, Reinhard, kannst du dich erinnern an uns? Und ich sage, ja. Da kam eine Schweizer in unserem Live zum Mentoring, eine Frau, und sie sagte, ich habe 5 Babys verloren. Kannst du dich erinnern? Vielleicht nicht mehr so. Ja, wenn man älter wird, erinnert man sich nicht mehr so gut. Mit dir darf ich schon scherzen, oder? Ich mache das nur mit Leuten, die ich ganz gern habe. Sie sagte, sie kam ins Mentoring und sagte, Reinhard, ich habe 5 Babys verloren, ich bin verzweifelt, 5 Fehlgeburten, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich kann nicht mehr glauben, ich kann Gott nicht mehr vertrauen. Und es war Nacht, weil die englische Mentoring ist ja später Nacht. Und ich sagte, wo ist dein Mann? Sie sagt, er ist schon im Bett. Und ich habe gesagt, hol ihn. Sie holt diesen auf dem Bett, wir beteten für sie. Das war vor vielleicht etwas mehr als einem Jahr. Und sie sagt, schau, hier ist meine 8 Monate alte Chanel. Hör zu, in meinem Herzen ist es klar, niemals will Gott, dass ein Baby im Bauch der Mutter stirbt. Das will Gott nicht. Und weil wir uns ständig die Frage stellen, warum, warum, warum, finden wir nie aus, was Gott will. Und weil wir nicht wissen, was Gott will, haben wir keinen Glauben in meinem Herzen. Ich habe die Warum-Frage aus meinem Leben gestrichen, die gibt es nicht mehr. Es ist mir egal, warum. Was ich wissen will, ist, will das Gott oder nicht? Und ich weiß, er will es nicht, also werde ich es auch nicht akzeptieren. Stimmt, gell, liebe Barbara? Nächste Frage. Ich würde das mal als die letzte Frage nehmen. Letzte denn Frage. Viele Fragen sind eigentlich in den Antworten mit drin. Alles klar. Na, also, ihr vergebt mir bitte. Die ist schon vergeben. 70 mal 7 Mal. Genau. Wie kann ein Leben im neuen Bund gelingen, wenn der Ehepartner im alten Bund lebt und die Lehre ablehnt? Wie kann ein Leben im neuen Bund, was hat dein Leben mit einem Ehepartner zu tun? Also, deine Beziehung mit Jesus braucht den Ehepartner nicht akzeptieren. Du und Jesus seid eins, dein Ehepartner und seine Meinung ist auch eins. Wenn du, also niemand, kein Mensch in der Welt, auch nicht dein Ehepartner, kann dich zwingen, Dinge zu tun. Selbst nicht, wenn er dir die Pistole an den Kopf setzt und sagt, das machst du jetzt so, du bist immer noch nicht gezwungen, das zu machen. Du kannst sagen, drück ab, ich gehe zu Jesus. Es gibt keine Opfer. Das einzige Opfer, das es gibt, heißt Jesus Christus. Wenn du deinen Bund mit Jesus leben möchtest, mach dir keine Sorgen um das, was dein Ehepartner will. Lass deinen Ehepartner doch frei. Leb mit offenen Händen. Hör auf zu manipulieren, zu kontrollieren und deinen Ehepartner dazu zu zwingen, den neuen Bund zu verstehen oder zu glauben oder zu akzeptieren. Lass ihn leben. Natürlich wird es da nicht so herrlich und himmlisch sein, weil plötzlich da jetzt 2 verschiedene Richtungen gehen. Aber je weniger du das akzeptierst, desto höllischer wird es. Je mehr du einfach sagst, okay, ich liebe meine Ehepartner von ganzem Herzen und ich versuche nicht, meinen Ehepartner da was umzustimmen, umzudenken, umzumanipulieren. Ich habe das früher auch so gemacht. Ah, die Debbie muss alles glauben, was ich glaube. Debbie kann glauben, was sie glauben will. Und wisst ihr, und ich kann mich erinnern, als der Herr zu mir gesprochen hat, über eine spezielle theologische Sache. Und die Debbie hat das absolut nicht erkannt. Absolut nicht erkannt. Ich habe gesagt, okay, alles okay, völlig in Ordnung. Schau, sind wir uns mal ganz ehrlich. Wer ist sich ständig 100% eins in der Meinung über eine gewisse theologische Sache? Dann hätten wir nicht tausende Denominationen in der Welt. Gib doch deinem Ehepartner die Freiheit, die falschen Sachen zu glauben. Sei geduldig. Wie lange hast du im alten Bund gelebt und Jesus hat dich nicht gleich vom Hocker geschmissen und gesagt, wie können wir miteinander gehen? Ich bin im neuen Bund und du im alten. Er gab dir Freiheit. Er liebte dich. Er gab dir die Zeit, die du brauchtest, dass du endlich das ergreifen kannst, was er für dich getan hat. Und gib mir doch unseren Ehepartner Zeit. Lass sie los, geh nach Hause und sag, ich habe mir nichts gemerkt, was der Reinhard sagt, aber eins habe ich gemerkt, ich lebe mit offenen Händen. Halt nichts fest, keinen Menschen, keinen Dienst, halt nichts fest. Wir sind Verwalter von allem, Besitzer von nichts. Und leb einfach so. Dann wird es dir gut gehen, weil dein Ehepartner wird irgendwann einmal draufkommen. Und wenn er nicht draufkommt, lass ihn doch in Frieden. Wow. Wow. Das ist ein Wunder Gottes. Und dieser Junge ist heute 25 Jahre alt. Wow. Habt ihr das alle gehört? Mit 50 wurde sie schwanger. Sie hatte 4 Jahre keine Menstruation mehr. Und sie hatte gesagt, ich werde eine normale Schwangerschaft haben, eine normale Geburt haben. Ich werde keinen Kaiserschnitt machen. Und sie hatte eine normale Schwangerschaft, normale Geburt, ein totales Wunder. Und das ist ein Wunder Gottes. Hör zu, wir müssen zu dem Punkt kommen, wo ein Wunder nicht mehr ein Wunder ist, sondern ein Wunder, das Normale ist. Da müssen wir hin. Auf diesen Weg begeben wir uns hin. Meine lieben Freunde, ihr wart geduldiger, als ihr geduldig war. Ich habe auf meinem Handy über 70 Nachrichten, die ich heute alle noch beantworten soll. Und ich weiß nicht, ob ich sie heute noch alle lesen werde. Ein bisschen werde ich noch arbeiten, wenn ich zurückgehe in mein Quartier oder vielleicht auch nicht. Ich werde meine Debbie bitten, vielleicht kann sie mir die alle vorlesen, vorspielen, unterwegs im Auto, während ich fahre. Dann könnte ich im Auto ein bisschen arbeiten. Ein bisschen nur ein bisschen. Bitte, nur dieses eine Mal. Aber einmal nur, bitte, ein bisschen. Ja, Leute sagen, ja, Reinhard, warum antwortest du nicht? Ich habe dir eine Nachricht geschrieben. Ja, weil du eine schreibst, heißt das nicht, dass du die Einzige bist, die mir geschrieben hat. Aber hör zu, ich möchte euch kurz, bevor ihr heimgeht, es ist 10 Uhr, ich möchte euch kurz einen Videoclip vorspielen, nur damit die nicht wissen, was im Brasilien Kids los ist, was wir überhaupt tun, wer wir sind, damit ihr ein bisschen einen Einblick habt. Okay, wir haben das zusammengestellt, es sind nur circa 2 Minuten. Das ist unser erstes Kinderheim, das wir aufgemacht haben in Norden San Luis. Es wurde durch die Pandemie geschlossen und jetzt wieder eröffnet, erst vor einigen Wochen. Unsere Köchin, jeden Tag bekommen die Kinder gutes Essen, das sie nicht gewohnt sind. Jeden Tag lernen sie von Jesus. Schau dir die glücklichen Gesichter an. Hier oben, hier ist das neue Waisenhaus, das wir in Teresina gebaut haben. 2 Häuser, die jetzt im Dezember eröffnet werden. Hier ist unser letztes Waisenhaus in Goiânia, das wir aufgemacht haben. Hier dienen wir einer Familie, die am Fluss im Nichts lebt. Ganz, ganz grausliches Chaos. Das ist ihr Leben. Die heißt Debbie, die Kleine, ist mein Lieblingswaisenkind, weil sie Debbie heißt. Hier haben wir ein geniales Sportzentrum gebaut und das ist, was wir geplant haben, in 2023 zu bauen. Im Jahr 2023 haben wir geplant, ein Missionszentrum zu bauen im Nordosten Brasiliens. Dort wollen wir auch hinziehen. Da ist der Plan, dass es dann auch Möglichkeiten gibt für Leute aus deutschsprachigen Ländern, rüberzukommen und 3-wöchige, 4-wöchige Missionseinsätze zu machen. Also was ihr hier seht, sind mal die Pläne der Architekten. So haben wir vor, dass es mal so schön aussieht. Schön, ja? Mitten in der Armut. Das werden dann die Häuser sein, wo Dutzende bis 120 Leute auch wohnen und übernachten können, um speziell den Ärmsten und der Ärmsten zu dienen. Also das wird unsere Basis sein. Herzlichen Dank, meine lieben Freunde. Romy, habt ihr schon gesagt wegen dem Auto? Habt ihr gesagt? Okay, dann habe ich während dem getauft. Ja, wurde das schon gesagt? Wegen dem, okay, habe ich gesagt. Alles klar, ich werde noch etwas hierbleiben, werden wir mal schauen, wie lange. Meine liebe Frau wird auch noch etwas hierbleiben. Sie hat gesagt, sie ist bereit, auch euch zu dienen. Also ihr könnt zu ihr kommen, ihr könnt zu mir kommen. Und irgendwann einmal wird sie mir in die Augen blicken und wird sagen, Liebling, geh mal heim. Dann werde ich sagen, gute Nacht, ich gehe nach Hause. Und bis dahin sind wir eben noch eine kleine Zeit hier, euch zu dienen. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Ihr seid genial, ihr seid toll, ihr seid wunderbar. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal in Deutschland was machen, aber wir kommen wieder. Herzlichsten Dank. Applaus